Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallihallo, hier mal wieder eine neue Ausgabe von Omega Tau. Dieses Mal wird's kalt, es geht um Polarforschung. Konkret geht's um die Neumayer-Station des Alfred-Wegener-Instituts in der Antarktis. Dazu habe ich mich unterhalten mit Gerd König-Langloh, der ist Leiter des Meteorologischen Observatoriums dort, hat auch schon in der Vorgängerstation dort unten überwintert, ist also erfahrener Antarktiker oder wie auch immer man das nennt. Ja, große Überraschung, es geht damit los, dass er sich vorstellt. Ja, mein Name ist Gerd König-Langloh, ich bin Meteorologe im Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Und ich bin zuständig für die Langzeitmessungen innerhalb der Meteorologie und das speziell an der Neumayer-Station und auf der Polarstern. Okay, und heute geht es um die Neumayer-Station und die Polarstern geht es dann hoffentlich irgendwann mal in einer zukünftigen Episode. Wollen Sie noch ein bisschen was über das Alfred-Wegener-Institut erzählen? Ja, das Alfred-Wegener-Institut ist Anfang der 80er gegründet worden und ist hauptsächlich, das Alleinstellungsmerkmal ist die Polarforschung, und zwar die Polarforschung auch vor Ort. Das heißt, viele andere gucken sich das mit Satelliten oder mit Modellen, also mit Computersimulationen an. Das Alfred-Wegener-Institut hat aber auch die Chance, weil es eine eigene Station in der Antarktis hat und auch ein Polarforschungsschiff hat, was in die Antarktis fahren kann, die Chance, direkt vor Ort zu messen und Forschung zu betreiben. Und das ist sicherlich einer der größten Alleinstellungsmerkmale von diesem Institut. Okay. Und ja, wir wollen uns ja heute schwerpunktmäßig über die Station unterhalten. Die trägt den Namen Neumayer. Woher kommt dieser Name und woher kommt der Name Alfred Wegener? Vielleicht da, wer hat da sozusagen die historische Rolle? Ja, ich darf einfach mal bei Alfred Wegener anfangen, der ist vielleicht auch bekannter. Und zwar ist Alfred Wegener derjenige, der die Plattentektonik sich ausgedacht hat. Das heißt, dass die einzelnen Kontinente auf Platten sitzen, die sich gegeneinander verschieben. Das ist heutzutage Lehrbuchwissen oder Schulbuchwissen. Jeder Schüler weiß das. Nur als Alfred Wegener mit dieser Idee herauskam, war das also heiß umstritten und man hat ihn als Enfant terrible irgendwo eingeschätzt. Und jetzt im Nachhinein ist er wirklich einer der berühmtesten Geophysiker, obwohl er eigentlich auch aus der Meteorologie stammt und sicherlich ein ganz toller Namenspatron für unser Institut. Okay. Der zweite Name, Georg von Neumayer, war auch ein Meteorologe und der hat schon vor circa 100 Jahren im Seewetteramt in Hamburg gearbeitet und sehr darauf geachtet, dass nicht nur hier und da mal Expeditionen stattfanden, sondern wir brauchen keine Forschungsfahrten, wir brauchen Forschungswarten. Mhm. Das war einer seiner markanten Sätze und da passt das eigentlich sehr schön, dass die erste und einzige permanent besetzte deutsche Antarktis-Forschungsstation, Westdeutsche Antarktis-Forschungsstation, dass die nach dem Georg von Neumayer benannt wurde. Mhm. Okay. Und Sie sind nicht nur verantwortlich für die Langzeitmessungen dort, sondern haben auch dort schon mal überwintert, oder? Ich hatte in meiner Jugend dort auch schon mal überwintert und das war vielleicht auch der Grund, warum ich danach das Observatorium nicht nur aufgebaut habe am Anfang und dann ein Jahr lang selber betrieben habe mit einem Fachkollegen, sondern dass ich dann auch die Langfristbetreuung übernehmen durfte. Mhm. Okay. Über die Forschung reden wir dann definitiv später noch ein bisschen. Sie haben vorhin gesagt, in der Antarktis, das ist die Südhalbkugel, das verwechselt man ja ganz gerne. Ne? Ja, Halbkugel nicht. Ja, Antarktis ja. Sagt man südlich von 60 Grad Süd, also ja. Das unterste Drittel. Ja, ja, so meinte ich schon. Also es ist der südliche Pol, nicht der nördliche. Ja, genau. Wo genau befindet sich die Station dort? Falls man das so beschreiben kann, dass, ich meine, ich glaube nicht, dass die meisten Hörer oder wir hier eine gute Vorstellung der Geografie da unten haben. Naja gut, aber der Nordatlantik hat unter sich hinterm Äquator den Südatlantik und da, wo der Südatlantik im Süden endet und die Antarktis anfängt, ziemlich genau an der Ecke ist dann auch die Nordmeerstation. Das hat unter anderem den Vorteil, wenn man dahin fliegt, ist kaum eine Zeitverschiebung. Die fahren sogar mit der Weltzeit, also das ist die Zeit, die eigentlich in London, Greenwich Mean Time früher genannt, herrscht. Und das ist ganz praktisch, denn das ist die Zeit, in der sämtliche Messungen weltweit stattfinden. Und wenn man diese Zeit auch zu Hause auf der Uhr hat, dann muss man nicht immer mit zwei Uhrzeiten rumlaufen. Ja, ja. Ja gut, da ist es ja sowieso ein halbes Jahr lang mehr oder weniger am Stück dunkel oder hell. Da macht dann die Zeit bezüglich dem Biorhythmus, glaube ich, nicht viel aus, ob das 2 Stunden früher oder später dann ist. Ne? Ah, das macht schon viel aus, weil es ist nicht nur wegen der Helligkeit, sondern es gibt sehr, sehr viele Termine, die sind weltweit nach diesem Greenwich Mean Time oder Universal Time Code gesteuert. Und zum Beispiel soll ein Wetterballon immer um 12 Uhr UTC, Universal Time Code, möglichst in 10.000 Meter Höhe sein. Mhm. Und dann bringt das viel mehr Spaß, wenn das auch lokal nicht gerade um Mitternacht ist, sondern eher sich in den normalen Tagesrhythmus eingliedert. Mhm. Okay. Wie weit ist die Station denn dann noch vom Pol weg? Ja, die Station liegt auf ca. 70 Grad Süd. Der Pol ist 90 Grad, pro Grad 111 Kilometer. Naja, gut 2000 Kilometer sind es dann noch. Okay, also es ist keine Polstation, sondern eine Station eben in der Antarktis. Ja, nicht nur innen, sondern es ist eher eine Küstenstation. Wir sind nicht weit von der Küste entfernt. Das hat auch den Vorteil, dass man da relativ gut mit dem Schiff hinkommt und nur die letzten 10, 20 Kilometer Schlitten braucht. Aber unter der Station ist Festland, oder? Also die nein, ist nicht auf dem nein, Eis. Noch nicht mal das. Die Antarktis selber, da schneit es ja erheblich mehr, als es auftaut oder verdunstet, sodass sich über der Antarktis ein riesiger Gletscher gebildet hat. Der ist im Inneren zum Teil über 4000 Meter hoch und der bewegt sich, der fließt so wie Honigkuchen quasi so ein bisschen zu den Rändern herab. Und dort, wo der Rand der Antarktis ist, hört er nicht unbedingt auf, dieser Gletscher zu fließen, sondern er fängt an aufzuschwimmen auf dem Meer. Mhm. Und das nennt sich dann das Schelfeis, also was eigentlich Inlandeis ist, was dann aber am Rande zu schwimmen anfängt. Und auf so einem Schelfeis steht die Station, das ist dort 200 Meter dick. Das heißt, direkt unter der Station ist Wasser. Ah ja. Irgendwie habe ich so in Erinnerung, dass entweder die Arktis oder die Antarktis Land unten drunter hat und die jeweils andere so gut wie nur Eis. Das ist richtig. Die Antarktis ist wirklich ein Kontinent. Das heißt, wenn man den riesigen Eispanzer wegnehmen würde, ist da unter im Wesentlichen ein ist Land, zum Teil durch die Auflast dieser riesigen Eismassen unter dem Meeresspiegel gedrückt, aber wenn man diese Eismassen wegnehmen würde, würde das Ding hochploppen, mehr oder weniger schnell. In der Arktis ganz anders, das ist ein Ozeanbecken und da schwimmt im Winter halt nur 2-3 Meter dickes Meereis drauf. Und das sind also grundsätzlich verschiedene Pole. Das heißt also auch in der Arktis könnte man so eine Station nicht konstruieren, weil das Eis zu instabil, zu dünn wäre. Ja, die Russen machen das ja regelmäßig, dass sie auf Meereis Driftstationen bauen. Erstens driften die ziemlich schnell, so ein Meereis driftet circa mit 2% der Windgeschwindigkeit. Mhm. Das heißt, die fangen irgendwann im Herbst auf der sibirischen Seite an und wenn die Eisscholle das überlebt, kommen sie dann nach einem Jahr irgendwo bei Spitzbergen ja schon bald wieder an. Das heißt, solche Driftschollen auf dem Meereis sind nur sehr, sehr kurz haltbar, falls überhaupt. So ein Schelfeis bewegt sich viel langsamer und ist viel dicker, viel stabiler. Wir bewegen uns mit ca. 150 Meter pro Jahr gen Norden. Mhm. Und da wir 20 Kilometer von der Küste entfernt sind, wird das die Lebensdauer der Station nicht beeinträchtigen. Ja. Das heißt aber, diese ganzen Bilder, die man halt so kennt von Polarstationen, von Pistenbullis, die da rumfahren oder Flugzeugen, die da irgendwo auf dem Eis landen, das ist schwerpunktmäßig alles Antarktis dann? Das ist schwerpunktmäßig Antarktis. In der Arktis selber, da ist die Forschung häufig auf Inseln, wie zum Beispiel auch auf Spitzbergen. Ja. Und dort taut im Wind im Sommer der Schnee zum Teil komplett weg, sodass man da mit Pistenbullis und Raupenfahrzeuge zum Teil gar nicht so gut klarkommt. Das sind zum Teil richtige Autos. Mhm. Okay. Das heißt, der ausschlaggebend für den Standort war dann, also man wollte halt in die Antarktis, klar, aus Wissenschaftszwecken, da reden wir dann nachher noch drüber, aber dass es jetzt mehr oder weniger nah am Meer gebaut wurde, hat dann vor allem Versorgungs- und Infrastrukturgründe, Fragezeichen. Ja, es gibt da verschiedene Ansätze. Die einen, die nehmen den Nachteil auf sich, auf einem Schelfeis zu bauen. Das heißt ja immer, man soll nicht auf Sand bauen. Auf Eis zu bauen ist noch schwieriger. Das hat aber den Vorteil, dass man relativ nah an der Küste sein kann. Das heißt, die Versorgung ist einfacher. Die meisten Antarktisstationen gehen allerdings andere Wege. Die sehen zu, dass sie dahin kommen, wo Festland ist. Dann ist der Bau sehr, sehr viel einfacher und die Unterhaltung des Baus sehr, sehr viel einfacher. Und das ist in erster Linie an der antarktischen Halbinsel. Da wird es schon richtig eng. Und wenn man in der Zentralantarktis auf Festland will, da gibt es nur ganz klitzekleine Bergspitzchen, die da rausgucken. Mhm. Und da gibt es auch einige Stationen, die zu versorgen, ist aber richtig schwer. Okay, das sind dann wahrscheinlich, die werden dann vor allem aus der Luft versorgt, vermutlich. Halb und halb. Also die Stationen, die auf diesen Bergspitzen sind, die sind auch so 200 Kilometer circa von der Küste entfernt. Und da ist Helitransport und zum Teil aber auch Schlittentransport angesagt. Mhm. Aber so ganz am Pol, also Sie haben jetzt gesagt, 200 Kilometer weg von der Küste statt 20. Das ist ja prozentual gesehen immer noch nur 10% auf dem Weg zum Pol. Oder? Das ist richtig. Das ist richtig. Es gibt auch ganz wenige Stationen, die sind in der Zentralantarktis. Die Amerikaner betreiben ja die Südpolstation Amundsen Scott Base genannt. Die Franzosen, Italiener haben eine Station Dome C. Und es gibt noch einige andere, zum Teil auch nur temporäre Stationen im Inneren der Antarktis. Auch die, das Alfred-Wegener-Institut betreibt so eine Station, die Kohn-Station. Die ist auf 75 Grad Süd, also ein bisschen näher zum Pol, aber schon fast 3000 Meter hoch. Mhm. Aber Inlandstationen zu betreiben ist noch sehr, sehr viel schwieriger. Somit am schwierigsten haben sich die Russen ausgedacht mit der Inlandstation Vostok. Die ist an dem Pol der Unzugänglichkeit. Denn der Südpol war schon besetzt und die anderen Supermächte, Macht wollte natürlich auch ein Extremum sich heraussuchen. Klar, ja. Das heißt, es ist dann wahrscheinlich der Ort, der am weitesten von der Küste in jede Richtung weg genau, ist. Genau, genau. Ja. Und das ist auch der Ort, der den Kälte als Kältepol der Erde genannt wird, weil dort wurde die kälteste je am Boden gemessene Temperatur festgestellt. Mhm. Okay. Dann ist ja aber ganz schön viel los da unten. Nee, das kann man so nicht sagen. Also es sind wirklich nur ein Dutzend permanent besetzte Stationen oder ein paar mehr. Und das in einem Kontinent von der Größe von Europa. Okay. Beispiel, unsere Nachbarn gen Westen sind ca. 600 Kilometer weg und das sind 20 Leute. Und unsere Nachbarn im Osten sind 200 Kilometer weg und das sind auch nicht viel mehr Leute. Und im Süden sind es halt 2000 Kilometer. Also von dichte Besiedlung kann man da nicht reden. Okay. Gibt es dann wenigstens Pinguine als Nachbarn? Ja, das gibt es und zwar direkt an der Nürnberg-Station ist dieses Schelfeis hat so eine Bucht und diese Bucht heißt Atka-Bucht. Und auf dieser Atka-Bucht hält sich das Meereis sehr, sehr gut. Da wird es durch den Sturm nicht immer wieder aufgebrochen und bildet also kein Packeis, sondern das ist fast gefroren wie ein Dorfteich. Mhm. Und wir nennen das deshalb auch Fast-Eis. Und auf diesem Fast-Eis hat sich eine Kaiserpinguinkolonie schon seit Bestehen der Neumörch-Station hält die sich da. Und da kann man auch aufs Meereis rauf, jedenfalls wenn das Meereis stabil genug ist. Und also es ist wirklich ein total tolles Erlebnis, da plötzlich Tausende von Pinguinen vor sich zu sehen. Ja, da sitzt jemand neben mir, der würde da, glaube ich, auch mal gern hingehen. wobei ich mir vorstellen könnte, dass das stinkt, oder? Wenn da so viele Vögel auf einmal sind. Also diese riesige Kolonie, die wandert immer so ein bisschen weiter, weil die Exkremente bleiben denn ja liegen und die sind relativ dunkel und schmelzen sich dann in der Sonne auch ein und das kann schon mal stinken. Ansonsten kommt der nächste Schneesturm, deckt das zu und dann riecht man davon nichts. Mhm. Mal noch eine Frage. Wieso, wem gehört die Antarktis eigentlich? Kann da jeder, wo Lust hat, eine Station hinbauen? Wer als erster kommt, hat gewonnen? Oder wie gibt es da Verträge, nach denen man sich da richten muss? Oder wie läuft das? Da gibt es Verträge. Eine Zeit lang war das so. Wer kam, hat einfach gesagt, hier bin ich und das ist alles meins. Und das hat dann auch zu Gebietsansprüchen geführt, die sich gegenseitig überschnitten haben. Und alles war völkerrechtlich mehr oder weniger unklar. Und dann hatte man in den 50er Jahren, kam man auf die Idee, das alles irgendwie besser zu regeln und hat den Antarktis-Vertrag gegründet. Und der hatte 1961 angefangen, ich glaube mit 12 Nationen. Und die haben sich darauf geeinigt, dass alle bisherigen Gebietsansprüche ruhen. Also nicht, dass sie aufgehoben werden, aber die ruhen, haben keine rechtliche Relevanz. Und die Antarktis gehört jedem und verwaltet wird sie durch die Mitgliedstaaten dieses Antarktis-Vertrages. Okay, und der sagt dann, wenn jemand irgendwo anders eine Station hinbauen will, dann muss er wahrscheinlich die anderen vorher benachrichtigen und... Ja, diese Konsultativrunde der Antarktis, ja. Des Staaten, Länder bestimmt letztendlich die Regeln und das funktioniert einwandfrei. Es hat selbst in der Zeit des Kalten Krieges funktioniert, selbst in der Zeit, wo in Südafrika Apartheid herrschte, wurden die Südafrikaner weltweit geschnitten. Es gab Embargos. In der Antarktis war immer eine perfekte Zusammenarbeit. Ja, ist ja relativ oft so. Ne? Das war ja zum Beispiel auch in der Raumfahrt so, dass während dem Kalten Krieg dann trotzdem irgendwie die Amis und die Russen im Weltraum gedockt haben und so weiter. Also da auf dieser Ebene klappt es ja dann doch meistens besser als auf der großen Politik. Ja, ich habe da sogar, als ich unten überwintert hatte, das war 1982 während des Falklandkrieges, da haben sich die Briten und die Argentinier nördlich von 60 Grad Süd totgeschossen und südlich von 60 Grad Süd haben sie sich gegenseitig aus der Gletscherspalte gezogen. Ja. Das ist schon bemerkenswert. Weitere Sache des Antarktis-Vertrages ist auch der Regel, dass Militär da nichts zu suchen hat. Ja. Also es gibt eine ganzen entmilitarisierte Zone dieser Welt und das funktioniert seit 61. Okay, zurück zur Station. Das ist ja die dritte Station, Neumayer 3. Das heißt, es gab vorher 2 und 1. Wie unterscheiden die sich? Die waren vermutlich kleiner. Warum wurden die vorigen abgerissen, aufgegeben? Was hat den Bau von 3 sozusagen getriggert? Ja, das liegt einfach daran, dass es sehr, sehr schwer ist, auf einem Schelfeis zu bauen. Sie müssen sich vorstellen, Eis und Schnee ist ein sehr, sehr schlechtes Fundament und darüber hinaus kommt jedes Jahr in der Region von der Neumayer-Station circa 1 Meter Schnee obendrauf, der ja auch fast nicht wegtaut. Mhm. Das heißt, alles, was sie mal an der Oberfläche aufbauen, ist dann ganz schnell versunken. Und das wussten wir, bevor wir die erste Station bauten. Und deshalb wurde sie gleich in eine Röhre hineingebaut. Und diese Röhre wurde durch die Schneestürme sofort mit Schnee zugeblasen. Und es gab nur Ausstiegsschächte, aus denen man rein und raus konnte. Und diese Röhren haben natürlich die Eigenschaft, dass sie irgendwann immer mehr Schnee obendrauf bekommen und so langsam so stark unter Druck geraten, dass sie sich deformieren. Mhm. Und okay. Die erste Röhre hat deshalb nur 11 Jahre gehalten. Das war uns ziemlich klar, dass das nicht lange gut ging. Und deshalb musste nach 11 Jahren eine neue Station gebaut werden. Und da wussten wir allerdings schon ein bisschen besser, mit solcher Röhrentechnik umzugehen. Und die hat dann 15 Jahre gehalten. Aber das prinzipielle Limit, dass eine Röhrenstation irgendwie versinkt und unter Druck gerät und auch deformiert wird, das war bekannt. Und deshalb haben wir uns bei der dritten Station wirklich auf Neuland gewagt und eine völlig neue Konstruktion versucht. Das war jetzt eine hervorragende Überleitung, die Sie dann auch gerne gleich fortsetzen dürfen zum Thema Konstruktion. Ich möchte aber nochmal kurz fragen, die alten Stationen, sind die dort in der Nähe von der neuen oder waren die dort in der Nähe? Ja, die sind jeweils sehr in der Nähe. Ich hatte ja eingangs schon berichtet, dass sich das Schelfeis circa 150 Meter im Jahr gen Norden bewegt und jede neue Station wird deshalb wieder so ein bisschen nach Süden zurückversetzt. Und die Abstände zwischen den Stationen ist im Bereich von 5 Kilometern. Okay, und die alten Stationen gibt's auch noch und irgendwann sind sie dann ganz an die Küste gewandert und fallen dann ins Meer oder was passiert damit? Nicht so richtig. Die Stationen, die alten Stationen, das waren ja Container innerhalb von einer Röhre. Und die Container sind alle feinsäuberlich rausgezogen worden. Mhm. Und das Einzige, was man nicht entsorgen konnte, das ist die Röhre selber. Wenn man die auch noch mit sehr viel Aufwand rausgesprengt hätte oder wie auch immer, das wäre ökologisch sicherlich kontraproduktiv. Deshalb wurden diese Röhren, das ist reines Blech reines Eisen, ja. Und die wurden drin gelassen, die ganzen Innereien wurden alle rausgenommen. Okay. Und geht da noch jemand hin heute oder gibt es da nichts mehr zu sehen? Also die erste Station, die Georg-von-Neumann-Station, die wurde irgendwann offiziell geschlossen im Sinne, dass sie auch nicht mehr besucht werden durfte, weil die Röhren kamen so stark unter Druck, dass die ganzen Schrauben, die diese Platten zusammengehalten haben, die sind wie Geschosse durch die Gegend geflogen. Ja. Und sowas möchte man ja nicht an den Kopf kriegen. Nee. Die zweite Station, Neumayer 2, die habe ich jetzt gerade im Januar nochmal besucht. Und zwar die Container, die dort rausgenommen worden sind, die sind den Südafrikanern für eine Emergency Base zur Verfügung gestellt worden. Und die stehen jetzt oberirdisch auf Stelzen. Und wenn die Südafrikaner dort ihre Versorgung machen, können da die Fahrer einfach mal ein bisschen schlafen. Mhm. Und deshalb wird diese Station auch von den Neumarianern gerne besucht. Und die haben noch Zugang zu diesen alten Röhren. Und es ist immer wieder ein Event, in den alten Röhren Party zu machen oder mal einen Film anzugucken. Dann wird da extra Strom reingeleitet und da drunten ist es kalt, minus 16 Grad. Ja. Aber es hat nach wie vor, es ist ein ganz fantastischer Ort. Aber lange geht das nicht mehr gut, dann kommt man da nicht mehr bei. Okay. So, jetzt aber die Neumayer 3-Konstruktion. Sie haben schon gesagt, dass da innovative Wege gegangen worden sind. Also die Station ist jetzt eben schwerpunktmäßig überirdisch und Sie haben auch schon irgendwas von Stelzen gesagt. Wir haben die Alternative zu den Röhren ist zum Beispiel eine aufgebockte Station, wo man diese Beine oben dann immer verlängern könnte und dann die Plattform daran hochzieht. Solche Stationen haben wir schon lange betrieben, Es gibt auch in der Nachbarschaft solche Stationen. Die haben aber folgenden Nachteil, dass die Beine, die Station ist ja lang, sagen wir 50 Meter oder so. Und ja. Das Ganze, das bewegt sich ja. Und jedes Bein bewegt sich nicht gleich schnell. Und nach einigen Jahren kriegen die Beine die Grätsche. Und dann funktioniert das alles nicht mehr so richtig. Ja. Das heißt, eine große Stelzenkonstruktion zu bauen in einem Schelfeis, was sich bewegt, ist auch nicht so ganz einfach. Und dann kam irgendwann die Idee, wir machen das anders. Wir gründen diese Beine nicht einfach nur im Schnee, sondern wir bauen direkt unter der Station die Fahrzeughalle. Und nochmal 5 Meter tiefer in dem wirklich harten, festen Schnee, da stehen die Beine denn auf großen Platten, Eisenplatten, die man einzeln hochheben kann. Auf die Art und Weise wird man diese, wir nennen das differenzielle Deformation, also dadurch, wenn ein Bein so ein bisschen in die Grätsche kommt, durch einmal hochheben, wieder runtersetzen und schon steht es wieder gerade. Mhm. Und alle Beine zusammen können durch eine Hydraulik das Garagendach inklusive der darüber befindlichen Station hochheben, circa 1 Meter. Und auf die Art und Weise ist es möglich, den Jahreszutrag an Schnee auszugleichen. Und die Station zieht dann sozusagen ihre Füße immer nach, oder? Also die Höhe von diesen Eisenplatten im Grund zur, weiß ich nicht, Unterkante der Gebäude bleibt dann so ungefähr gleich. Ja, und zwar die Höhe zwischen Dach der Fahrzeughalle und Station, das sind circa 6 Meter. Da kann also der Wind schön durchpusten. Und wenn das Dach der Fahrzeughalle langsam unter das Niveau des umgebenden Schelfeises kommt, dann wird die gesamte Station inklusive Dach der Fahrzeughalle circa 1 Meter hochgepumpt. Und dass man das bitte schön nächstes Jahr wieder machen kann oder in einem Monat wieder machen kann. Deshalb können die Beine einzeln hochgehoben werden und dann kommt diese Platte, auf denen diese Beine stehen, die ist ja tief in der Fahrzeughalle drin, circa 8 Meter unterm Schnee. Da wird Schnee untergeschoben und dann kann man diesen Prozess so oft wiederholen, wie man will. Also dadurch ist die Lebensdauer der Station nicht mehr beeinträchtigt und wir erwarten eine Lebensdauer von 30 Jahren circa und nicht mehr die Limitierung durch die Akkumulation. Mhm. Jetzt muss ich aber doch nochmal kurz nachfragen, dass wir das wirklich verstehen. Also es gibt erstmal zwei Teile. Es gibt die Fahrzeughalle, die ist sozusagen unten im Eis, auf dem Eis, ganz, also quasi sitzt nicht auf, also ja genau, nicht das, was man auf den Bildern sieht. Ja, auf den Bildern richtig, sieht man die den ist unter der Schneeoberfläche. Man genau. sieht nur das Dach. Okay, und dann gibt es der überirdische Teil, das, was man typischerweise sieht, das bunt angemalte, das steht auf Stelzen auf der Fahrzeughalle. So ist es. Und dann kommt, sozusagen, wenn wir von oben nach unten gucken, kommt quasi die oberirdische Teil, dann kommen die Stelzen, dann kommt das Dach der Fahrzeughalle, dann kommt die Fahrzeughalle selber. Und dann unterhalb der Fahrzeughalle, das sind jetzt nochmal Stelzen, die Fahrzeughalle ein paar Meter tief auf sozusagen nicht mobilem, festem Schnee-Eis-Station. Nein, das ist ein Stockwerk, sind sie so tief geraten. Und zwar am Boden der Fahrzeughalle, da haben wir ja schon relativ harten Schnee, weil wir da auch weg von der Sonne sind und weil der schon sehr kompaktiert ist. Und am Boden der Fahrzeughalle, wenn Sie da entlang gehen, sehen Sie überall diese riesigen Fundamente, auf denen die gesamten Beine der Station und des Daches der Fahrzeughalle lasten. Also meine Frage zielt nochmal darauf, was kann jetzt eingezogen und sozusagen erhöht werden? Ist das der Abstand oder die Beine zwischen dem oberirdischen Teil und der Fahrzeugstation oder sind es die Dinge, die unter der Fahrzeugstation auf den Fundamenten stehen? Ich glaube, es gibt nur einmal Stelzen, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt nur einmal die Stelzen, die gehen vom Boden der Fahrzeughalle, von der Fundamentplatte durch das Dach der Fahrzeughalle bis zu den Trägerkonstruktionen der Station durch. Allerdings im Bereich der Fahrzeughalle haben die Beine eine Hydraulik, die circa 1 Meter aufgepumpt werden kann und dann hebt sich alles um 1 Meter hoch. Das ist der Zustand, wenn man die Station erhöht. Ja. Danach, die Beine können ja nicht immer länger werden, danach hebt man ein Bein nach dem anderen hoch, inklusive der Fundamentplatte, und schiebt am Boden der Fahrzeughalle da Schnee wieder runter, sodass der Boden der Fahrzeughalle circa einen Meter wieder höher kommt. Und dann ist die Ausgangssituation für die nächste Erhöhung gegeben. Das heißt also, vielleicht liegt da jetzt gerade mein mentales Problem. Die Fahrzeughalle ist wahrscheinlich, hat einfach einen Schneeboden. Das ist keine... So ist es. Ja, sorry. Ja. Das ist reiner Schneeboden. Das ist richtig. Okay, jetzt verstehe ich es. Also quasi, okay. Das heißt, deshalb kann man da auch... Ich habe mich vorhin gefragt, wo und wie kann man denn da Schnee unterschieben? Aber die Fahrzeughalle ist quasi einfach nur da, wo die Stelzen stehen, hat man quasi an den Stelzen ein paar Meter hoch nochmal in Anführungszeichen einen Deckel eingezogen. Ja, genau das. Alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Und Sie sagten, der Luftraum sozusagen unter der Station, das sind 6 Meter Höhe. Ja, circa 6 Meter Höhe, damit der Schnee, wir haben ja sehr viel Schneestürme auch, und die peitschen den Schnee auf, wir nennen das Driftschnee, dann kann man also die Hand vor Augen manchmal nicht sehen. Und alles, was direkt auf der Schneeoberfläche liegen würde, würde sofort in einer riesigen Schneewehe verschwinden. Und auf die Art und Weise kann also der Schnee unter der Station durchpusten. Das ist sogar in Windkanalstudien so konzipiert worden, dass da ein bisschen stärkerer Wind weht, damit wir keine Schneeauflage auf dem Dach der Fahrzeughalle bekommen. Die würde das statisch gar nicht aushalten. Mhm. Und wie kommt man dann in die Station hoch? Über eine Treppe vermutlich? An einer Stelle ist ein Treppenhaus, da sind also nicht nur die dünnen Beine, die sind wirklich sehr filigran, da gehen höchstens Kabel drin hoch, sondern an einer Stelle ist ein Treppenhaus von ca. 5 Meter Breite, und in diesem Treppenhaus kann man denn in die Station rein, da ist sogar ein kleiner Fahrstuhl. Ah, ja. Sie hatten vorhin gesagt, dass die ursprüngliche Röhrenstation im Prinzip dieser Röhrendom, also quasi diese Röhrenhülle war, und innen drin standen dann Container, in denen man dann gelebt und geforscht hat. Ist dieses Prinzip jetzt bei Neumayer 3 auch so verwirklicht, oder ist das überirdische Gebäude in Anführungszeichen ein normales Haus, wo dann direkt innen drin gelebt wird? Also der überirdische Teil ist eine gut isolierte Hülle, und innerhalb dieser Hülle ist nochmal das eigentliche Wohngebäude, und das ist aus Fertigungsgründen, das muss ja alles vorgefertigt werden. Diese Bausaison in der Antarktis ist ja wirklich sehr, sehr kurz. Deshalb hatte man wieder auf Containerbauweise zurückgegriffen. Das sehen Sie den Gebäuden oder den Zimmern innen aber kaum an. Ja, das kennt man ja auch hier aus provisorischen Gebäudeerweiterungen. Oh, genau so müssen Sie sich das vorstellen. Ja. Okay. Das heißt, die äußere Hülle, die entspricht vielleicht der damaligen Röhre. Und dann ist ringsherum viel Platz. Wir nennen das die Galerie. Und im Inneren ist dann wirklich die Wohngebäude, die Wohnräume, die Zimmer, die Labore. Ja. Wir können allerdings den Außenbereich auch nutzen, das ist so eine Art, wir nennen das Galerie, das ist fast so wie Wintergarten. Das ist halb drin, halb draußen und im Sommer pudelwarm und im Winter auch frostfrei. Mhm. Hat es da dann Fenster in diesem äußeren Ding? Ja, das ist der Riesenvorteil auch für die Menschen. Mhm. In den Röhrenstationen gab es logischerweise keine Fenster, und wenn, hätten die keinen Sinn gehabt. Ja. Aber jetzt kann man wirklich rausschauen, und ich habe, wie gesagt, in einer Röhrenstation ja mal überwintert. Und ich selber bin immer wieder begeistert, wenn ich an einer neuen Station bin, dass man wirklich sieht, was um einen herum passiert. Passiert da was? Ja, Beispiel, wir hatten das früher gar nicht so richtig mitbekommen. Es gibt also speziell im Sommer doch einige Vögel, die um die Station herumfliegen. Mhm. Man sieht hervorragende Sonnenuntergänge, man sieht Purpurlicht, man sieht optische Erscheinungen wie Halos. Das ist was ganz anderes, wenn man das täglich vor Augen hat, als wenn man nur zu den Beobachtungen, als Meteorologe bin ich ja alle 3 Stunden raus zur Wetterbeobachtung. Ja. Wenn man das wirklich im täglichen 8 Stunden, 10, 12 Stunden am Tag sieht, das ist ein ganz anderes Leben. Ja. Mhm. Nochmal ganz kurz, wie groß ist die Station denn? Ich weiß nicht, wie man das misst. Wahrscheinlich Anzahl Leute oder Quadratmeter Wohnfläche oder was? Also, die ganz nageln Sie mich jetzt nicht auf die Nummer fest. Ja, also, das sind ca. 100 Meter Länge. Das sind 22 Fußcontainer in die Breite. Dazwischen ein großer Gang. Die Station ist für die 9 Leute, die da im Winter arbeiten, riesengroß. Das geht so weit, dass die Teile der Station im Winter schließen, weil so viel Klos wollen sie gar nicht sauber machen und so viel Betten brauchen sie auch gar nicht. Im Sommer sieht die ganze Sache anders aus. Da sind da nicht 9 Leute, da sind da in der Regel 50 Leute, manchmal auch mehr. Und dann muss man sich auf der Station schon so ein bisschen organisieren, dass man sich nicht auf die Füße tritt. Aber im Verhältnis zu der Enge der alten Röhren ist das für antarktische Verhältnisse fast schon Luxus. Okay. Vielleicht noch ein Thema im Kontext dieser Konstruktion, das ich mir spannend vorstelle. Wenn es da brennt, das ist bestimmt nicht witzig, oder? Also da werden wahrscheinlich entsprechende Vorkehrungen getroffen. Ja, das ist im Übrigen die größte Gefahr in einer Antarktis-Station. Feuer, also nicht etwa Kälte oder Wind, sondern Feuer. Und da sind extrem viele Vorkehrungen getroffen worden. Und die ganze Station ist in 3 Abschnitte eingeteilt mit Brandschutz und Rauchschutz und Entrauchungseinrichtungen und Nottreppen und Seile hier, Seile dort. Die Überwinterer gehen auf doch ziemlich intensive Feuerwehr- oder Feuerlöschkurse, sind also sehr gut ausgebildet. Es gibt eine Feuerrolle, dass jeder im Falle des Alarms sofort weiß, was er zu tun hat. Mhm. Und wir haben schon hin und wieder mal Feueralarm gehabt. Häufig war es Fehlalarm. Bisher haben wir zum Glück keine Probleme wirklich gehabt. Und ich hoffe, das wird uns passiert uns auch nicht. Denn Feuer in der Antarktis ist ein echtes Problem. Ja, man kann halt nicht ohne weiteres raus, ne? Also man kann schon raus, aber dann ist es halt wenn kalt. Wenn draußen gerade wirklich Sturm ist und im Moment ist da extremer Sturm, dass man eigentlich sich auch fast nicht mehr auf den Füßen halten kann. Also es darf innen einfach nicht brennen. Ja, genau. Gut, okay. Dann reden wir vielleicht mal noch ein bisschen über die weitere Infrastruktur, die man braucht. Und ich denke, was einem da als allererstes einfällt, ist Energie. Es ist sehr kalt, da wird man wahrscheinlich irgendwie heizen müssen. Und auch sonst braucht man Strom. Ja, wir machen da unseren Strom selber. Und das läuft mit Dieselgeneratoren. Also wir bringen dort meist mit Polarstern Dieseltreibstoff zur Station. Und in der Station selber wird dieser dann mit Motoren zu Strom gewandelt. Und bei solchen Prozessen fällt generell aus physikalischen Gründen mehr Wärme an als Strom. Das heißt, wenn man diese Wärme ideal nutzen kann, hat man eigentlich doppelt was davon. Das sind die sogenannten Blockheizkraftwerke. Genau, ja. Und die Neumayer Station hat dieses Verfahren par excellence genutzt. Das heißt, durch die Stromproduktion, die wir brauchen, um Strom zu haben, haben wir, das muss man sich mal reinziehen, mehr Wärme, als wir brauchen zur Heizung einer riesigen Antarktisstation, zum Schmelzen von Schnee, damit wir Wasser haben und zum Erhitzen des Wassers. Also so gut kann man Energie nutzen mit Blockheizkraftwerken und die Kompaktheit der Station und die Tatsache, dass das die Generatoren in der Station sind, ermöglichen diese Technik natürlich wunderbar. Endlich mal jemand, der sich darüber freut, dass Kraftwerke so einen schlechten Wirkungsgrad haben. Also, dass man bei normalen Kraftwerken 2/3 in die Flüsse oder pumpt oder in die Kühltürme, ist eine Wahnsinnsverschwendung. Und auf der Normalstation können wir uns und wollen wir uns diese nicht leisten. Ja. Aber das heißt auch, dass regenerative Energien wie Wind, was ja wahrscheinlich zumindest von den Windstärken her ein großes Potenzial hätte, oder auch, weiß ich nicht, vielleicht Sonnenenergie im Sommer, gar nicht so von Interesse sind. Oh doch, das ist von großem Interesse. Okay. Und an der Normalstation wird schon sehr lange mit Windenergie zugespeist. Und auch an der Normaer 3 Station haben wir eine 30 kW Windkraftanlage und die hilft sehr wohl, unsere Energiebilanz zu verbessern. Es gibt auch Sommerstationen, die sehr auf Solarenergie setzen. Bei einer Ganzjahresstation, immerhin die Polarnacht an der Normalstation ist fast 2 Monate lang, kommt man mit Solarenergie nicht so gut klar. Aber Wind hat ein sehr, sehr großes Potenzial und es gibt auch Pläne, noch mehr Windgeneratoren an der Normalstation aufzubauen. Der Haken daran ist allerdings, Wind produziert wirklich nur Strom. Ja. Und dann haben wir die Abwärme, die wir ja bisher reichlich und umsonst haben, die haben wir dann nicht mehr. Und am Ende führt das dazu, dass wir dann mit Strom heizen, was dann auch nicht mehr so richtig sinnvoll ist. Also eine gewisse zusätzliche Windenergie für eine Antarktisstation wie Normaer macht sehr, sehr viel Sinn. Aber das komplett autark aufzubauen, kriegt man vielleicht irgendwann mal hin. Bisher haben wir das nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie was darüber wissen, aber Sie haben ja vorhin gesagt, dass der Wind oft sehr stark ist da unten. Und hier in den mittleren Breiten habe ich das Gefühl, dass Windkraftanlagen oft abgeschaltet werden, wenn es richtig stürmt oder windet, einfach aus, weiß ich nicht, Sicherheitsgründen. Sind es dann die gleichen Windpropeller, Windanlagen oder sind es spezielle sturmtaugliche? Weil man will ja nicht abschalten, wenn es mal ordentlich windet. Also die Windkraftanlagen in Deutschland werden aus 2 Gründen abgeschaltet. A, wenn wir zu viel regenerativen Wind haben, sprich das Netz den Strom gar nicht abnehmen kann. Ja. Und B, wenn aus mechanischen Gründen die Windkraftanlage in Gefahr gerät, zerstört zu werden. An der Normaer Station haben wir einen sehr extrem stabilen Windgenerator und der ist auch viel, viel kleiner als die riesigen Anlagen, okay, die wir hier haben. Hier haben wir ja im Megawattbereich Anlagen und 30 Kilowatt, da würde ja, ja, redet ja keiner mehr hiervon. Die Anlage auf Normaer war lange Zeit auch ein ganz anderer Typ von Windrad, und zwar eine Kreiselmühle, also mit einer vertikalen Achse, und die Windräder, die haben sich quasi horizontal gedreht. Diese Windkraftanlagen haben einen geringeren Wirkungsgrad, sind aber super robust. Und Wirkungsgrad in der Antarktis interessiert uns nicht. Wir haben Wind und Platz ohne Ende. Ja. Aber trotzdem, weil die Windturbinenhersteller ja normalerweise diese dreiflügeligen Windanlagen weiter dran forschen, sind wir jetzt wieder auf eher konventionellen Windkraftanlage übergegangen. Okay. Nächstes Thema bezüglich Infrastruktur sind natürlich Lebensmittel, Diesel, und dann sie schon gesagt, das kommt halt einfach einmal oder zweimal oder wie oft im Jahr per Schiff an die Küste und dann eben mit Pistenbullis und anderen Raupenfahrzeugen zur Station, denke ich mal. Ja, also die Polarstern, das ist ja unser Forschungs- und Versorgungsschiff vom Alfred-Wegener-Institut, die fahren in der Regel mindestens einmal im Jahr an der Normalstation vorbei und haben also in ihren Bunkern, also da in ihren Tanks, die gesamten Sprit und für die Pistenbullis und Fahrzeuge und auch Diesel für die Stromgeneratoren. Manchmal bringen das auch andere Schiffe vorbei, aber das geschieht nur 1-2 Mal im Jahr. Die ganzen Container mit den Lebensmitteln, das sind in aller Regel Tiefkühlcontainer oder haltbare Lebensmittel, kommen im Groben auch nur einmal im Jahr. Was allerdings ein bisschen öfter kommt, ist frisches Gemüse und Obst, denn wir haben mittlerweile eine Luftbrücke in der Sommerzeit von November bis Februar. Und da wird natürlich jede Chance genutzt, auch mal einen frischen Salat in die Antarktis zu fahren. Das sind diese beiden umgebauten DC-3s, die Polar 5 und 6, ne? Ja, die sind mehr die Flugzeuge vor Ort. Also damit kann man nicht von Kapstadt direkt in die Antarktis fliegen. Das sind riesige russische Transportmaschinen, die das können. Und von dort geht es mit den kleineren Flugzeugen weiter zu den einzelnen Stationen, auch zur Normalstation. Okay. Wie funktioniert die Wasserversorgung? Die Wasserversorgung, ja, wir haben ja Schnee ohne Ende und der wird mit einem Pistenbully, das ist ein Raupenschieber, in eine Schneeschmelze, die ist direkt am Dach der Fahrzeughalle, also genau ebenerdig oder eben schneeig. Da wird es in diese Schneeschmelze hineingeschoben und mit der Abwärme der Stromproduktion wird dieser Schnee geschmolzen und dann wird er noch aufbereitet, ich glaube auch noch entkeimt, falls da irgendwas drin ist, was nicht so gut ist, was in der Regel höchstens von Pinguinen kommen könnte. Und ja, dann haben wir Wasser satt. Also an den alten Stationen war das Wasser ein bisschen limitiert. Also wer beim Einseifen unter der Dusche nicht zwischendurch abgeschaltet hatte, der hatte Ärger mit seinen Kollegen bekommen. Das Ganze ging auch noch per Handschaufel und jetzt geht das alles per Pistenbully und wir haben wirklich eine sehr, sehr großzügige Wasserversorgung an der Station. Mhm. Okay. Das heißt, man kann mehr oder weniger normal duschen und die Toiletten mit Wasser spülen. Ja, wir versuchen natürlich trotzdem Wasser zu sparen und wir haben am Ende eine Kläranlage und dort kommt auch, das Wasser sieht nicht sauber aus, es ist relativ dunkel, aber es ist völlig, es heißt, man kann es sogar trinken, es ist völlig geruchsfrei und mit dem Abwasser, was nach dem Reinigungsprozess aus der Kläranlage rauskommt, betreiben wir unsere Klospülung, sodass wir da also auch nochmal ein bisschen Wasser sparen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz muss dann das endgültige Abwasser irgendwie manuell entsorgt werden. Das ist richtig, dafür gibt es ein beheiztes Rohr im Schelfeis von der Station und das geht, ich glaube, ca. 50 Meter von der Station weg und frisst sich dann selber ein Loch in den Schnee und das funktioniert erstaunlich gut und keiner weiß, wie groß das Loch ist, aber das funktioniert seit 30 Jahren, benutzen wir die Technik, wobei vor 30 Jahren wurde diese Technik ohne Klärwerk betrieben. Mhm. Mittlerweile ist das Klärwerk dazwischen, sodass das, was dann wirklich in das Eis eingeleitet wird, quasi Trinkwasserqualität hat. Mhm. Und der Rest, der bei dem Klärwerk rauskommt, das wird getrocknet. Auch dafür haben wir Energie genug von den Dieselgeneratoren, jedenfalls Abwärme. Und das ist hinterher so wie Kaffeepulver, auch völlig geruchsfrei. Das kommt in Säcken zurück in die westliche Welt, ja. Mhm. Genauso wie wahrscheinlich auch der restliche Müll, oder? Richtig. Also der Antarktis-Vertrag regelt auch, wie man mit dem Müll umzugehen hat. Und diese Regeln sind sehr, sehr strikt. Und die werden auch durch die anderen Antarktis-Vertragsstaaten, Länder regelmäßig kontrolliert. Also es gibt immer wieder Inspektionsteams, die im Sommer vorbeifliegen und sich das alles angucken. Und wir haben eine sehr, sehr detaillierte Mülltrennung und Schredderung und Pressung und dies und das. Und am Ende kommt das per Container wieder zurück auf die Schiffe, die das alles zurück nach Südafrika und Deutschland bringen. Mhm. Vielleicht nochmal ein paar Fragen zur Mobilität. Wir haben gerade schon von Pistenbullys geredet. Das ist ja also mit Sicherheit witzig, da in der Gegend rumzufahren mit den Teilen. Darf das jeder? Muss man da quasi, wenn man zumindest überwintert, einen Pistenbully-Führerschein machen vorher oder wie läuft das? Naja, so ein offizieller Führerschein ist das nicht, aber der Inc., der für die Pistenbullys zuständig ist, der gibt vorher sein Ja-Wort, nachdem man mit ihm mal ein paar Runden gefahren ist und nachdem er einen eingewiesen hat. Ich selber, wo ich eigentlich nur noch im Sommer da bin und ich fahre die Dinger nicht mehr, weil ich weiß, die haben unheimlich Kraft und man kann mit einem kleinen Fehler sehr, sehr viel Schaden anrichten. Ja, ja. Das ist auch was ich auch gerne mal machen würde, mit so einem Pistenbully in der Gegend rumfahren. Daher das bringt riesigen Spaß. Ja. Die haben alle eine Hydraulik, alles geht mit so einem kleinen Joystick. Und man muss sich nur darüber bewusst sein, dass hinter diesem kleinen Joystick nicht ein PC steckt, sondern da stecken geballte 300 oder 400 PS. Ja. Und da muss man schon wissen, was man tut. Und wie viele von den Dingern gibt's da? Es gibt an der Normalstation sehr, sehr viele, viel mehr als die Station selber benötigt. Ich glaube, das ist Größenordnung mehr als ein Dutzend. Weil die Nordmeerstation ist auch die Basis, um von dort in das Innere der Antarktis mit Traversen fahren zu können. Und so eine Traverse, zum Beispiel zur Kohlenstation, setzt sich aus sehr vielen Pistenbullys zusammen, weil die müssen den ganzen Sprit da hochkarren. Das ist also der Nachteil von den Inlandstationen. Die haben eine sehr, sehr aufwendige Transportlogistik. Und damit die vorgehalten wird vor Ort, stehen diese Pistenbullys in aller Regel an der Nordmeerstation herum. Denn man will ja vielleicht die Saison schon beginnen, bevor das erste Schiff mit den Pistenbullys ankommt. Also quasi Neumayer dient quasi als Basislager für die weiter innenliegenden Stationen. Ja, das ist eine der Aufgaben von der Nordmeerstation. Also Neumayer ist nicht nur die permanente Station für die Observatorien, sondern ist auch quasi Eintritt ins Innere der Antarktis. Die Anreise der Mitarbeiter, die kommen dann, oder der Anreise und Abreise, die kommen dann eben auch entweder mit dem Schiff oder mit der Luftbrücke. Ja, früher war es nur Schiff und seit 10, 15 Jahren ist es eigentlich nur noch die Luftbrücke. Das geht extrem viel schneller und außerdem sind die Plätze an den Schiffen ja auch begrenzt. Und ich bin oft mit der Polarstern in den früheren Jahren zur Nordmeerstation gefahren. Das hat manchmal, also geradeaus dauert das 10 Tage, aber das Schiff, so ein Forschungsschiff, fährt nicht geradeaus. Wir gucken hier und da und dann muss nochmal hier gemessen werden und da eine Verankerung hochgeholt werden. Und ich habe auch schon mal einen Monat gebraucht, um anzukommen. Und in der Zeit habe ich ja nicht unbedingt viel zu tun an Bord und nehme anderen nur den Platz weg. Und dann kommt es schon vor, dass man, früher ist man dann halt, wenn keiner krank war, im Hospital gewesen und hat in den Hospitalbetten gepennt. Und in dem Moment, wenn einer krank wurde, musste man irgendwo auf dem Sofa im anderen Raum schlafen. Die Plätze sind sehr begehrt und deshalb will man die einsparen. Und das ist der große Vorteil der Luftbrücke. Es ist schneller und man braucht nicht so viel Platz auf den Schiffen. Ja. Ein Punkt zum Thema Infrastruktur hätten wir noch, und zwar Kommunikation. Gibt es mit Sicherheit inzwischen Internet, über einen Satellit vermutlich, DSL wird die Telekom da vermutlich nicht hingelegt haben. Nee, wir haben in der Tat über Satellit Internetverbindung. Das ist allerdings nicht DSL, sondern das ist mehr so 4-5-mal ISDN. Ja. Trotz alledem ist das ein Quantensprung in der Kommunikation gewesen. Ich habe 1982 an der Neumeerstation überwintert und damals gab es noch über Kurzwelle Radio Norddeich Verbindung. Das heißt, da hatten wir einen Funker, der hat sich die Finger da an den Tasten wund gefunkt, bis er endlich eine Frequenz gefunden hat, mit denen man zwischen Rauschen und Knattern auch mal sowas wie ein Wort verstanden hat. Ja. Und dann haben die wiederum ins Telefonnetz eingespeist und das hat wochenlang einfach auch mal nicht funktioniert und die Kommunikation damals war wirklich sehr rudimentär. Die war so rudimentär, dass wir die einzige Information, die wir zum Teil hatten pro Tag, war die Rückseite vom Kalenderblatt, wo ein Spruch drauf war. Das war unsere Zeitung. Und heutzutage, da sitzt man morgens an der Neumeerstation und nebenein hat einer irgendein Patt und liest die Nordsee-Zeitung oder die irgendeine Tageszeitung, die er abonniert hatte, die er per Internet nachts runtergeladen bekommen hat und morgens per WLAN beim Frühstück neben sich auf dem Brettchen hat. Also das sind Welten dazwischen mittlerweile. Ja. Gibt es die Amateurfunkstation noch? Hat ein Hörer konkret wissen wollen? Also es gibt immer wieder Leute, die Amateurfunker sind und eine Lizenz haben und die zum Teil ihre eigenen Anlagen mit runterbringen. Aber nach einem Jahr geht dann auch ein Überwinterer irgendwann mal nach Hause. Und ob der jetzige IT-Mensch ein Amateurfunker ist, weiß ich gar nicht. Ich habe da im Sommer nichts von mitbekommen. Okay. Also immer mal als Amateurfunker reinhorchen. Hin und wieder gibt's auch auf der Normalstation Amateurfunker. Okay. Was gibt's sonst noch an Infrastruktur, gerade Rechnernetz? Sie sagten gerade schon WLAN. Also das ist schon eine witzige Technik. Manchmal ist man ja gar nicht in der Station, sondern in irgend so einer Biwakschachtel außerhalb, wenn man mal ein bisschen Ruhe braucht. Und selbst dort ist man unter WLAN-Verbindung und plötzlich piepst der Rechner, weil der eigene Sohn aus der Schule nach Hause gekommen ist und sein ICQ angemacht hat. Und man kriegt das am Ende der Welt mit. Also das ist für mich nach wie vor ein Weltwunder, ja. Ja. Das heißt, da gibt's dann auch irgendwie vermutlich irgendwie Server, die da halt wie in jedem anderen Büro auch entsprechende Infrastruktur. Die IT-Infrastruktur an der Normalstation ist mittlerweile gewaltig, weil Manpower ist da relativ teuer. So lösen wir den Konflikt dadurch, dass wir sehr, sehr viel automatisieren. Und gerade bei Dauermessungen von Observatorien kann man sehr viel automatisieren, wenn die entsprechenden Computer nicht nur Hardware, sondern auch Manpower dahinter steckt. Das heißt, einer der 9 Leute, die dort normalerweise überwintern, ist in aller Regel ein IT-Experte und den brauchen wir auch. Ja. Da hat nochmal ein Hörer nach Pinguinen gefragt, kommt da Linux zum Einsatz? Ist das zufällig? Ja, es gibt dort so ungefähr alle Schattierungen und Windows, Unix und als drittes würde ich sagen, ist auch in Teilen Linux dabei. Okay. Dann können wir vielleicht mal ein bisschen auf das Leben und Arbeiten auf der Station reden. Sie haben schon ein paar Mal von Überwinterern und Sommerbetrieb gesprochen. Irgendwie scheinen das zwei komplett getrennte, wie soll ich sagen, Arbeitsmodi der Station zu sein, Sommer- und Winterbetrieb. Ja, das ist richtig. Sommer ist die Station ein Ameisenhaufen. Da ist ein Kommen und Gehen. Da landen auch immer wieder mal Flugzeuge, dann kommen Schiffe vorbei und es gibt im Sommer Bauarbeiten an der Station. Die Station muss erhöht werden. Es gibt auch ich zum Beispiel als Betreuer des Observatoriums der Meteorologie bin da und da sind circa 50 Leute. So. Und dann irgendwann Ende Februar sind die alle weg und das muss ja irgendwie weitergehen. Das soll ja eine Dauermessung werden. Und die Station muss ja irgendwie auch erhalten bleiben. Und da bleiben 9 Leute da. Das sind die sogenannten Überwinterer. Und wer das letzte Flugzeug nicht erwischt, der sieht vor November keine anderen Menschen mehr. Die sind dann wirklich von Februar bis November völlig isoliert und auf sich alleine gestellt. Und das sind dann die Überwinterer. Und dieser Modus ist wirklich grundlegend anders als der Sommermodus. Wie unterscheidet er sich? Also klar, Anzahl der Leute, logisch. Und wahrscheinlich ist es dunkel vor allem. Ja, es ist ein Teil, also jetzt um diese Jahreszeit ist es für circa 2 Monate nicht 100%ig dunkel. Es gibt eine gewisse Dämmerung, aber es ist auch viel kälter als im Sommer. Das Wetter ist in der Regel schlechter, im Sommer ist es besser. Das sind Unterschiede, aber der Hauptunterschied ist die Anzahl der Menschen und dass sie völlig isoliert sind. Ja. Und dass auch keine Hilfe von außen zu erwarten ist bei technischen oder medizinischen Problemen. Und deshalb sind immer Techniker und vor allen Dingen auch ein Arzt immer in der Überwinterung mit dabei, weil von außen kommt nichts. Woran liegt das denn? Also, dass die Schiffe nicht kommen können, weil vermutlich das Meer drumherum zufriert, das kann ich mir noch vorstellen. Aber können auch wirklich keine Flugzeuge landen? Also direkt an der Normalstation haben wir ja gar keinen Flughafen. Mhm. Wir haben dort eine Schneepiste und da kann man nur mit einem Flugzeug landen, was auf Skiern steht. Und das sind nur sehr kleine Flugzeuge. Und die haben längst nicht die Reichweite, um bis zur Normalstation zu fliegen. Wenn sie dahin wollen, müssen sie sich über Südchile, Argentinien, dann über die antarktische Halbinsel bis zur Normalstation hinhangeln. Und das dauert selbst im Sommer manchmal ziemlich lange. Also im Winter ist mit so einem Flug nicht zu rechnen. Mhm. Die Alternative wäre ein Flugzeug, was größer ist und was auf Rädern landen kann. Aber dafür braucht es sogenanntes Blaueis. Richtig hartes Eis. Und es gibt nur relativ wenig Stellen, wo solche Flugzeuge landen können. Und das ist zum Beispiel an der norwegischen Station Troll, ca. 400 Kilometer entfernt, oder russischen Station Novolazarevskaja ungefähr 700 Kilometer entfernt. Und wenn dort die Überwinterer diese Piste im Winter so präparieren, dass so ein Flieger da landen könnte, dann wäre das rein theoretisch möglich. Aber von dort zur Neumarktstation sind es dann immer noch 400 oder 700 Kilometer. Also wir müssen davon ausgehen, dass keine Hilfe von außen im Winter möglich ist. Und wie funktioniert das dann im Sommer? Also die Leute, die dort dann hinfliegen, um dort zu arbeiten, welchen Weg nehmen die, mit diesen kleinen Flugzeugen oder großes Flugzeug und dann darüber Land? Genau, die großen Flugzeuge und den Rest mit den kleinen Flugzeugen. Okay. Da sind ungefähr 3-4 von diesen kleinen Flugzeugen, wir nennen sie die Federflieger. So wie die Federschiffe hier, die nehmen diese regionalen Transporte vor und so circa 10-12 Mal fliegen halt die großen ein. In aller Regel ist es ein russisches Flugzeug aus Kapstadt zur russischen oder zur norwegischen Station, wo diese Blaueislandebahn existiert. Ach so, das heißt, die Russen fliegen dann schon bis in die Antarktis und nicht nur bis nach irgendwie Chile oder Argentinien. Nein, die Russen, das ist gut, das ist ein russisches Flugzeug, sind russische Kollegen, die das mit einer Firma von Südafrika aus anbieten. Das ist eine Spin-off. Früher waren die Logistiker der Sowjetunion. Durch den Zerfall der Sowjetunion haben die das, ich glaube, weitestgehend machen sie das jetzt als privatwirtschaftliche Firma. Und die machen das in Zusammenarbeit mit den Forschern auch in einem sogenannten Drowning Mode Air Network. Das ist ein Zusammenhalt von vielen forschenden Nationen in diesem Region, die nennt sich Drowning Mode Land. Und die teilen sich diese logistischen Kosten auf, damit das überhaupt möglich wird. Okay. Wie unterscheidet sich denn der Alltag? Also die Antarktis-Station hat ja sicherlich einiges gemeinsam auch mit der ISS, mit der Raumstation, in dem Sinn, dass die Infrastruktur teuer ist, dass es schwierig ist hinzukommen und dass man deshalb natürlich versucht, die Leute, die dort sind und die Zeit, die dort sind, möglichst effizient zu nutzen. Und es führt auf der ISS dazu, dass der Alltag ziemlich stark durchgeplant ist und man eigentlich nicht viel Zeit hat, sozusagen einfach auszuspannen und Fotos zu machen oder was auch immer. Muss man sich das auf der Neumarktstation genauso vorstellen oder ist es da eine Ecke relaxter? Also ich war noch nie auf der ISS. Ich auch nicht, aber... Das ist auf Norma ja schon eine Ecke relaxter. Allerdings im Sommer ist die Hektik doch relativ groß. Die Kosten pro Manntag sind ganz gewaltig, sodass zum Beispiel auch so bei Feiertagen, so wie Weihnachten oder so, da wird anständig gegessen und danach auch ein bisschen länger sitzen geblieben, aber dann wird weitergearbeitet. Ja. Es gibt dort auch keine Sonn- und Feiertage, wo man nichts tut. Es gibt auch nicht, dass um 17 Uhr der Schlüssel fallen gelassen wird. Das ist aber nicht unbedingt Stress, wenn man die Arbeit, die man macht, gerne macht. Ja, klar, klar, logisch. Aber das gilt jetzt für den Sommer. Ja, im Winter wird die Sache ein bisschen gemütlicher. Da kann man dann auch mal die ganzen Kisten auspacken. Die Überwinterer haben in aller Regel sehr viele Kisten und Kästen dabei. Und dann gucken sie auch mal in die Kisten rein und sehen, da ist ja das große Puzzle, was ich von immer mal machen wollte. Da ist ja der Modellflieger, der eigentlich gebaut werden sollte. Aber 90% dieser mitgenommenen Freizeitaktivitäten, die werden gar nicht genutzt, sondern man kümmert sich dann doch mehr um den Job, den man da unten zu tun hat und will das noch verbessern, will jenes noch verbessern und hat noch die Idee und welche Idee, sodass am Ende ist das kein Stress, speziell im Winter ist das kein Stress, aber es ist immer wieder eine Herausforderung und Freizeit ist es eher nicht. Mhm. Und jetzt im Winter, das klingt mir eher so wie ja so eine Art Hausmeisterbesatzung, die Station am Leben hält und ein paar wenige Messungen oder automatisierte Messungen betreut. Nee, das haben Sie dann okay. Ein falsches Ohr gekriegt. Weil das nur 9 Leute sind an der Normalstation, haben die im Winter schon ein relativ straffes Programm. Allerdings ist der Winter 300 Tage lang und dann kann man sich das schon so ein bisschen einteilen. Okay. Zum Beispiel die Meteorologin, die jetzt da unten ist, die macht von morgens um 9 bis Mitternacht alle 3 Stunden die synoptischen Beobachtungen und Sonn- und Feiertag und. Dann macht sie einmal am Tag die Radiosondierung, das heißt, sie lässt einen großen Ballon fliegen. Sie muss sich darum kümmern, dass die Daten alle überprüft werden, dass die Programme entsprechend funktionieren und hat sicherlich noch viele Ideen, wie sie Dinge verbessern will. Es gibt automatische Wetterstationen. Sie haben jetzt auf dem Meereis, was jetzt zu betreten ist, das ist jetzt dick genug, ja. Da haben sie jetzt auch mit Messungen angefangen, die müssen vorbereitet werden. Dann gibt es im Moment große Probleme mit den Strahlungsmessungen, weil Geräte einfach elektrostatische Probleme bekommen haben. Dann gilt es, diese Probleme zu lösen, selber Dinge zu reparieren, wieder auszubringen, weil die Polarnacht ist bald vorbei. Aber die sind eigentlich immer gut im Gange, aber Stress würde ich das nicht nennen. Ich würde das aber auf keinen Fall Hausmeistertätigkeit nennen. Okay. Und Sie haben vorhin gesagt, es gibt einen IT-Mensch, es gibt jemand, der, also einen Arzt oder zumindest jemand, der ärztliche Erfahrung hat. Gibt es da sozusagen die Trennung zwischen Forschern und Infrastrukturmenschen oder sind diese Infrastrukturtätigkeiten Dinge, die Leute zusätzlich zu ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit tun? Nein, das sind schon formal ist das eine Trennung. Die einen haben auch einen ganz anderen Arbeitgeber. Die Wissenschaftler und auch der Arzt sind vom Alfred-Wegener-Institut eingestellt. Der Koch, der Ink, der Elektriker und der IT-Mensch sind von einer Reederei eingestellt. Okay. Aber das sind formale Unterschiede. Wir wollen natürlich, dass sich diese ganze Gruppe als ein Team empfindet. Und das klappt in aller Regel auch sehr, sehr gut. Als ich überwintert hatte, waren das noch so ein bisschen 2 Welten. Das waren die hocherfahrenen eher Seebären aus der Reederei oder aus der Schifffahrt und dann die kleinen netten Dovis aus der Wissenschaft, gerade frisch von der Uni. Das ist zusammengeschmolzen. Also das läuft mittlerweile eigentlich sehr, sehr harmonisch und die interessiert nicht, dass sie verschiedene Arbeitgeber haben. Okay. Sie sagten gerade Ink. Wer ist Ink? Ingenieur. Der den Diesel am Laufen hält und sich um die doch sehr komplizierte Stationstechnik kümmert. Okay. Und da hat er einiges zu tun. Alles klar. Mhm. Wer ist denn der Chef da unten während der Überwinterungszeit, wenn es mal irgendwie Streitfälle gibt oder irgendeine wichtige Entscheidung getroffen werden muss? Also der Stationsleiter ist in aller Regel der Arzt. Das hat mehrere Vorteile. Erstens hoffen wir, dass er beruflich am wenigsten zu tun hat. Und außerdem ist er weder Technik noch Wissenschaft. Und das sind die beiden Pole, die an der Normalstation sehr dominant sind. Das heißt, er hat die ideale Moderatorposition. Und wenn er dann auch von seiner Person her diese Rolle gut ausfüllt, ist es wirklich ideal, dass der Arzt in aller Regel auch der Stationsleiter ist. Mhm. Leiten müssen Sie sich allerdings in so einer kleinen Gruppe nicht vorstellen, dass der morgens die Zettel verteilt, wer was zu tun hat, sondern leiten die Leute, das sind alle eigenen Experten, die genau wissen, was sie zu tun haben. Und leiten ist mehr ein Moderieren und Organisieren und nicht bestimmen wie ein Kapitän an Bord, du machst jetzt das und du machst jetzt das und du hast die Wache und du hast jene Wache. Mhm. Wie bereitet man sich denn auf diese doch eher extremen Lebensbedingungen, vor allem bei der Überwinterung vor? Stichwort Kälte. Also die Mannschaften werden oder die Teams sind ja Frauen wie Männer dabei, werden typischerweise Anfang August eingestellt und bis sie runterfahren, Dezember, Januar, haben sie ungefähr ein halbes Jahr Vorbereitung und innerhalb dieser Vorbereitungszeit finden sehr viele Kurse statt. wo sie sich auf alles, wo alle vorbereitenden Sachen gemacht werden. Also das geht bis zum Knopf annähen oder wie gehe ich mit Kälte um, wie fahre ich einen Pistenpulli, wie fahre ich ein Skidoo, wie lösche ich ein Feuer. Mhm. All das. Und auch die wissenschaftliche Ausbildung findet dort statt, weil die meisten, die dort als Wissenschaftler auch runtergehen, haben diese speziellen Aufgaben, die sie da unten zu erfüllen haben, ja vorher nie gemacht. Ja. Wie kommt man eigentlich raus? Gibt's da irgendwie Schleusen, Kälteschleusen oder? Nein. Also wir sind da ja Küstenstationen. Die größten Probleme ist da nicht die Kälte, sondern mehr der Wind. Und der Wind kann so heftig sein, dass man mal eine Tür nicht aufkriegt, aber dafür hat man dann eine andere. Ja, okay. Also relativ untraum. Wie kalt wird's da im Winter? Sie hatten es, glaube ich, vorhin erwähnt, ich habe es wieder vergessen. Also an der Normair-Station haben wir im Winter typischerweise Temperaturen, die unter minus 40 Grad gehen. Es gab auch einmal knapp unter minus 50 Grad, aber das sind die schönen Wetter. Das ist genauso wie hier in Deutschland. Wenn es extrem kalt ist, ja, ist das wunderschön. Viel schlimmer ist, wenn es so um 0 Grad ist hier in Deutschland und Nieselregen, ja, und peitschender Wind. Und das ist vergleichbar einer Normalstation. Im Moment haben die da unten ungefähr 100 Stundenkilometer Sturm und eine Sichtweite von, ich schätze mal, die sehen die Hand nicht vor Augen. Und wenn man bei dem Sturm bei minus 12 Grad rausgeht, dann ist man ratzbatz ausgekühlt. Das ist viel, viel unangenehmer als minus 30, minus 40 Grad. Mhm. Wie ist das denn mit der langen Dunkelheit? Muss man sich da irgendwie besonders, naja, vorbereiten kann man sich nicht, aber dann darauf achten, dass man irgendwie seinen Schlaf-Wach-Rhythmus besonders gut einhält? Oder muss man Vitamin D nehmen, weil man keine Sonne kriegt? Also es gibt dort Vitamin D Zugaben. Es gibt auch medizinische Untersuchungen, die zeigen, dass man in der Zeit einen gewissen Vitamin-D-Mangel hat und einem die UV-Strahlung halt auch so ein bisschen fehlt. Das kann man aber alles, das ist kein ernsthaftes Problem, das kriegt man alles im Griff. Es gibt auch einige Leute, die speziell im Winter in der Polarnacht, wo ja äußere Reize immer weniger werden, die so ein bisschen anfangen zu driften. Es gibt aber auch viele Menschen, die können aufgrund ihrer Tätigkeit gar nicht driften. Zum Beispiel wird der Koch nie ans Driften kommen, weil wenn der seine Essen nicht rechtzeitig fertig hat, dann kriegt er ziemlich schnell Ärger mit seinen Kumpels. Beziehungsweise die Meteorologin, die im Moment da unten arbeitet, die müssen halt wirklich minutengenau ihre Wetterbeobachtung machen. Die haben gar keine Chance, irgendwie ins Driften zu kommen und den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag zu machen. Und kann man Sport machen? Gibt es ein Fitnessstudio? Ja, es gibt da ein Fitnessstudio. Das wird unterschiedlich frequentiert. Es gibt auch Leute, die draußen rumjoggen. Es gibt auch immer wieder Leute, die mit Langlaufskiern was versuchen. Allerdings ist die Schneeoberfläche an der Normalstation nach so einem Schneesturm ist das zum Teil betonhart, der Schnee. Und dann gibt es auch so Rippel, wir nennen die Sastrugi, so kleine Verwehungen. Mhm. Und die haben so wie eingefrorene Wellen, sieht das aus. Und das ist kein ideales Terrain für Langlauf. Aber wer sich da körperlich betätigen will, der hat auch ganz viele Tätigkeiten, wo man gut ins Schwitzen kommt. Also ich habe noch nie so oft geschwitzt wie in der Antarktis. Und wie sieht's sonst so mit der Freizeitgestaltung aus? Also Sie haben schon erzählt, man kann seinen Puzzle einpacken. Gibt es dann da auch irgendwelche Aufenthaltsräume? Gibt's Alkohol? Kann man Partys machen? Ja, Partys werden immer wieder gerne gemacht. Die hatten jetzt gerade ihre sogenannte Midwinterparty. Das ist am 21. Juni, das ist der höchste antarktische Feiertag, den es gibt. Und zu Ehren der Kollegen da unten feiern wir zeitgleich am AWI mit allen ehemaligen Überwinterer hier am Alfred-Wegener-Institut. Und das fand gerade jetzt am Freitag statt. Also Party ist immer wieder wichtig, weil das schweißt die Leute denn doch zusammen? Es gibt auch Alkohol und es gibt eigentlich damit kaum Probleme. Es gibt andere Stationen, die haben Alkohol limitiert aufs Wochenende oder so. Aber auf Normeyer ist das in aller Regel offen. Und falls einer damit Probleme haben sollte, dann wird mit ihm halt geschnackt. Also Alkohol ist kein Problem. Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Leben dort. Wie viel medizinische Infrastruktur gibt es da? Was kann der Arzt im Notfall alles machen? Also ich habe von einem dieser Ärztinnen und Ärzte da unten gehört, das ist ja hier wie ein Kreiskrankenhaus. Okay. Also die haben alles Erdenkliche, was man im Zweifelsfalle brauchen kann und was vor Ort haltbar ist, ist dort. Da wird also garantiert nicht dran gespart. Und wenn das alles nicht reicht, dann gibt es immer noch die Chance, dass man mit einer Rechnerkopplung sich direkt an ein Krankenhaus in Bremerhaven koppelt, dass die von Bremerhaven aus die Herz-Lungen-Maschine an der Normalstation über die Netze überwachen können. Sowas ist alles organisiert. Okay, das heißt, da ist auch noch nie jetzt irgendwas Ernsthaftes passiert, dass da einer, was weiß ich, gestorben ist, weil man eben den Blinddarm nicht rausnehmen konnte oder irgend sowas, keine Ahnung. Also da sind leider auch schon Menschen verunglückt, aber sehr wahrscheinlich wäre der Unfall hier genauso abgelaufen. Ich kenne keinen einzigen Fall an der Normalstation, wo man sagt, aufgrund von mangelnden medizinischer Unterstützung ist dort einer zu Schaden gekommen. Es ist ein gewisses Restrisiko drin und deshalb werden die Leute auch vorher sehr genau untersucht, die wir da runterschicken. Aber eine nennenswerte Gefahr ist da nicht. Okay. Vielleicht mal noch eine Frage zu anderen Notfällen. Wenn es jetzt doch mal irgendwie zu einem schlimmeren Feuer kommen sollte oder irgendeinem anderen Unglück, gibt es einen Evakuierungsplan? Ja, es gibt, ich hatte eingangs ja schon erwähnt, von einer Sommerstation der Südafrikaner, die haben die zusammengebaut aus den Containern von Neumayer 2, das haben die übernehmen können, und die ist in Sichtweite, also in 6 Kilometer Entfernung, und dort sind auch Notproviant und Notdiesel und alles da. Das heißt, falls wirklich die Normalstation komplett abfackeln würde, was überhaupt nicht befürchtet wird, dann hätten wir das als Notstation immer noch zur Verfügung. Okay. Insbesondere auch während der Überwinterung, denke ich mal. Insbesondere auch während der Überwinterung ist da also kein Problem. Und als es diese Station noch nicht gab, diese kleine E-Base, Emergency Base auch genannt, hatten wir immer draußen so Biwakschachteln stehen. Das ist so auf Schlitten, so kleine Hütchen, ja, wo bis zu 6 Betten drin sind. Und da standen immer 2, 3 um die Station herum. Auch da war Notsender, auch da war Notproviant drin. Also falls es wirklich zum Schlimmsten jemals gekommen wäre, wir hätten noch Alternativen. Wir müssten dann nicht im Zelt schlafen. Okay. Ginge das? Gibt es so warme Schlafsäcke, dass man im Zelt schlafen könnte, wenn man wollte? Ja. Wir haben sehr warme Schlafsäcke und sehr dicke Isomatten. Und die Überwinterer haben manchmal richtig Spaß dran, wenn das Wetter sehr kalt ist, dann ist es ja auch in der Regel nicht windig, dass sie unter freiem Himmel da schlafen und einfach das mal ausprobieren, wie das geht. Und das ist möglich. Es ist alles machbar. Okay. Gehört wahrscheinlich so zu den Ritualen für die Neulinge, oder? Eine Nacht draußen schlafen, eine Nacht draußen im Pool baden oder einmal draußen im Pool baden. Ja, manche brauchen das, manche brauchen das nicht. Okay, dann können wir vielleicht jetzt mal ein bisschen über die Forschung reden. Da ist natürlich klar, dass man wahrscheinlich über jedes der Themen, die man da betrachtet, eine separate Episode machen könnte. Das tun wir jetzt natürlich nicht, aber wir sollten trotzdem da ein bisschen einen Überblick bekommen. Ich denke, wir sollten vielleicht einen Schwerpunkt auf Ihr Themengebiet legen. Können Sie wahrscheinlich am meisten drüber erzählen. Das ist richtig, ja. Dann machen wir das doch so, wir haben 2, 3 allgemeine Fragen und dann reden wir über Meteorologie und dann vielleicht einen Überblick über den Rest. Okay. Okay. Jetzt kann man natürlich fragen, ne, die Neumayer Station ist wahrscheinlich von Steuergeldern finanziert, also wird irgendeiner mal auf die Frage auf die Idee kommen zu fragen, braucht man das, was bringt uns das, wozu gibt es diese Station überhaupt? Also da gibt es ein ganz klares Beispiel, dass das, was in der Antarktis erforscht worden ist, weltweite Bedeutung hat. Zum Beispiel ist das Ozonloch über der Antarktis entdeckt worden und hat weltweit zur Abschaffung der FCKW, also der Treibgase und Kühlgase, geführt, die die Ozonschicht zerstören. Das heißt, davon hat wirklich weltweit jeder was. Und das ist zum Beispiel ein Produkt aus der Polarforschung. Mhm. Aber und heutzutage wird natürlich vermutlich viel Richtung Klimawandel wahrscheinlich ein Thema. Polarforschung hat eine sehr, sehr große Komponente Richtung Klimaforschung. Und das kann man sich auch relativ leicht vorstellen, wenn es in der Antarktis also deutlich wärmer wird, wie es zum Beispiel an der antarktischen Halbinsel ja der Fall ist, dann wird es da irgendwann noch zu Schmelzprozessen kommen. An der antarktischen Halbinsel ist das Larsen-Schelfeis und einige andere Schelfeise richtig schon zerbrochen. Und die nachfolgenden Gletscher, sind schneller geworden, es kommt jetzt mehr Wasser ins Meer. Das heißt, der Meeresspiegelanstieg weltweit kann sich durch Prozesse in der Antarktis sehr wohl ändern, und da ein Auge drauf zu haben, sollte auch den Leuten in Deutschland nicht ganz uninteressant sein. Ja. Wo wir gerade schon darüber reden, wie wird die Station überhaupt finanziert? Sind es tatsächlich Steuergelder, wie ich das gerade behauptet habe? Ja, das sind Steuergelder, und zwar wir werden zu 90% aus Bundesmitteln und 10% aus Landesmitteln circa finanziert. Okay, Landesmittel sind wahrscheinlich nicht Bayern, sondern eher die Küstenländer. Da, wo die Standorte vom Alfred-Wegener-Institut existieren. Im Wesentlichen Bremerhaven, es ist aber auch Sylt-Helgoland, und dann haben wir auch noch in Potsdam. Mhm. Okay. Wissen Sie zufällig, was die Station im Bau gekostet hat, beziehungsweise was der Unterhalt kostet? Also der Bau hat, nageln Sie mich da jetzt nicht hundertprozentig fest, eine Zahl von 35 Millionen habe ich mal gehört. Ob es 40 oder 30 geworden sind, weiß ich so genau nicht. Und der Unterhalt, die Frage ist, wie Sie das abschreiben. Also wenn Sie mit 30... Jahren Lebenszeit rechnen, ist ja allein die Abschreibung in Millionen, und das ist wohl auch die Größenordnung des Unterhalts, ja. Okay. Okay, zurück zur Forschung. Wollen Sie ein bisschen über die Meteorologie reden, was da so passiert? Ja, gerne. Es gibt weltweit meteorologische Beobachtungen, und die braucht man auch weltweit, denn nur wenn man das weltweit zusammenträgt, kann man dann auch eine Wettervorhersage daraus machen. Und wenn dieses Messnetz böse Lücken hat, und die größten Lücken sind über dem Meer und über der Antarktis, dann funktioniert das alles nicht so recht. Von daher ist, auch wenn es eine rein klassische Meteorologie ist, die rein klassischen Wetterbeobachtungen wie an 2000 anderen Stellen der Erde gemacht oder die rein klassische Radiosondierung mit Wetterballonen wie an ungefähr 500 Stellen weltweit gemacht, hat das eine relativ hohe Bedeutung, dass wir das auch an der Normalstation machen. Mhm. Wobei man das ja eigentlich nicht als Forschung im engeren Sinne bezeichnen darf. Ne? Richtig. Das ist ja eigentlich Routinearbeit. Das ist selber noch keine Forschung. Allerdings nutzen wir diese Daten nicht nur für Wettervorhersage. Wir speisen sie sofort nach den Messungen in Netzwerke ein, und der Rest machen dann die Wetterdienste dieser Erde. Aber wir sammeln all diese Daten. Und wir sammeln noch erheblich mehr als die nur für die Wettervorhersage notwendig sind, und können damit Grundlagen für die Klimaforschung abbilden. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass an der Neumayer-Station in den letzten 30 Jahren es nicht wärmer geworden ist. Mhm. Okay. Was heißt das konkret? Also wir haben für den regulären Wetterbericht haben wir halt Lufttemperatur, Luftdruck, Wind, Niederschlag, Feuchte und dann wahrscheinlich der Temperaturverlauf in der Atmosphäre über die Höhe. Das sind ja eigentlich die klassischen Dinge, die eine Wetterstation auch macht. Gab es übrigens mal eine Podcast-Episode dazu, ganz am Anfang. Was sonst noch? Also die Teile, die eher Richtung Forschung gehen in der Meteorologie, das geht um die Ozonmessung, weil wir sind in einer Situation, dass wir die Station unter der Fläche ist, wo sich nach dem antarktischen Winter das Ozonloch normalerweise öffnet. Mhm. Und eine weitere, ein Schwerpunkt des meteorologischen Observatoriums sind Strahlungsmessungen. Mhm. Wir sind eine sogenannte Baseline Surface Radiation Network Station. Das heißt, um weltweit die Sonnenstrahlung und die Wärmestrahlung am Boden bilanzieren zu können, gibt es so ein Basisnetzwerk. Denn dieses sind die Daten, die letzten Endes unser Klima auf dieser Erde bestimmen. Okay, das heißt, da gibt es wahrscheinlich sowas Solarzellenartiges, dass die Einstrahlung misst und die Energie errechnet. Ja, das sind keine Solarzellen, aber sowas in der Art. Und das wird nach den besten wissenschaftlichen Methoden gemacht. Es wird auch die direkte Sonnenstrahlung gemessen, also mit so einer Art Roboter. Die führen Geräte immer ganz genau dem Stand der Sonne nach. Andere werden beschattet. Und das Ganze führt natürlich dann zu einer Erwärmung oder Abkühlung vor Ort. Und in dem Zusammenhang werden auch die Meteorologie durchgeführt und auch die Temperaturstrahlung, die von den Wolken herunterkommt oder von der Schneeoberfläche nach oben geht. All das wird also im Minutentakt so sauber wie möglich gemessen und ist einer der Schwerpunkte des meteorologischen Observatoriums einer Normalstation. Mhm. Und gibt es da schon Ergebnisse, die irgendwie einen Trend erkennen lassen? Ja, und zwar gibt es das Ganze im Zusammenhang mit einem Netzwerk, das ist dieses Baseline Surface Radiation Network. Mhm. Da kommen interessante Ideen oder Ergebnisse bei raus. Vielleicht haben Sie davon mal gehört, das nennt man vom Global Dimming to Global Brightening. Also man hat festgestellt, dass bis in die 80ern weltweit die solare Einstrahlung eher abgenommen hat. Und danach hat sie wieder zugenommen und man führt das auf Luftverschmutzung zurück. Mhm. Dass da irgendwie mehr, dass ja, es bis in die 80er stärker verschmutzt war? Oder? Ja, bis in die 80er Jahre war die Atmosphäre doch deutlich stärker verschmutzt, als sie das heute ist. Mhm. Heutzutage hat man die Entschwefelung der Kraftwerke, also der Kohle- und Ölkraftwerke, doch weitestgehend vorangetrieben. Diese ganzen Rußschleudern, wie sie früher ja auch in der Sowjetunion standen, oder Braunkohlekraftwerk und so weiter, da hat sich ja einiges getan. Und das hat auch dazu geführt, dass man wirklich einen Trend in der solaren Einstrahlung messen kann. Gut, auf der anderen Seite gibt es ja diese Theorie, dass es irgendwie heute mehr Wolken gibt und mehr Kondensstreifen und deswegen weniger Strahlung. Ja, die Messungen zeigen allerdings eher den Trend from global dimming to global brightening. Okay. Mhm. Die neuesten Daten haben jetzt ergeben, dass es sehr wahrscheinlich dieses heller werden so langsam an Grenzen stößt, weil der Effekt der Verdreckung ist wohl weitestgehend jetzt schon durch. Okay. Ist ja eigentlich ein positive Sache, dass man die Atmosphäre wieder so sauber gekriegt hat. Also dieser Teil ist sehr, sehr positiv. Das bezieht sich allerdings jetzt nur auf Schwefel, Ruß, auf diese Sachen. Was das CO2 angeht, sieht die Sache leider ganz anders aus. Der CO2-Anteil, der nimmt nach wie vor dramatisch zu. Und solche Sachen werden zum Beispiel an der Spurenstoffobservatorium an der Normalstation gemessen. Mhm. Wie muss ich das vorstellen? Sind das Messungen in der Höhe oder einfach am Boden, wo man dann mit irgendwelchen Sensoren, Filtern, wie auch immer, da diverse Spurenstoffe misst? Also was das CO2 angeht, ist das in der Welt relativ gleich verteilt, sodass man das nicht in verschiedensten Höhen und an 1000 Orten messen muss. Mhm. Aber was wir an Neumayer zum Beispiel messen, ist das sogenannte Isotopenverhältnis vom CO2. Das heißt, es gibt radioaktives CO2, was langsam immer weniger wird. Das ist dieses C14 oder C13. Ja. Sie kennen das auch von der Altersbestimmung her. Und wenn man feststellt, dass altes CO2 immer mehr wird in der Atmosphäre, dann kann man ausrechnen, dass der Anstieg im CO2-Gehalt daher kommt, dass wir altes CO2 verbrennen. Das kommt direkt von unseren fossilen Verbrennungen. Okay. Also durch solche Messungen kriegt man raus, dass der CO2-Anstieg auch eine Ursache hat. Und der Ursache sind wir. Okay. Das heißt, da gibt's. Ich bin gerade im Überlegen. Also bei dieser ganzen Klimadebatte gibt's jetzt sozusagen zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wird's überhaupt wärmer? Und der andere Aspekt ist, wenn es denn wärmer wird, an was liegt es denn? Liegt es an den Menschen? Liegt es an stärkerer Sonnenaktivität? Ich meine, die ganze Debatte kennt man ja bis zum Abwinken. Wenn Sie jetzt sagen, dass man das alte C, also alter Kohlenstoff, in der Atmosphäre auftaucht und er nur durch Verbrennung kommen kann, dann ist eigentlich klar, dass es nicht von verstärkter Sonnenaktivität kommen kann. Und es kann auch keine natürlichen Ursachen haben, weil die Natur keinen Kohlenstoff verbrennt, oder? Richtig. Genau das, ja. Und wenn die Natur Kohlenstoff verbrennt, dann ist das ein Waldbrand und da ist das C14 drin. Okay. Nein, das ist eindeutig und diese Debatte wird eigentlich auch nur unter Wissenschaftlern nicht geführt. Die wird geführt, weil irgendwelche sogenannten Klimaskeptiker wieder irgendeinen im Radio oder in der Presse gefunden haben, der diese Sachen darstellt. Ja. In der Wissenschaft ist es eindeutig, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre steigt deutlich an und er ist eindeutig menschgemacht. Das ist überhaupt keine Diskussion. Was für Spurenstoffe werden sonst noch gesucht und hoffentlich gefunden oder vielleicht auch hoffentlich nicht gefunden, je nachdem. Also Kohlenstoff ist offensichtlich, CO2 wissen wir ja alle, dass das eben das Klimagas sozusagen oder das klimaveränderungstreibende Spurenelement darstellt. Was ist sonst noch relevant? Also was dort an der Normalstation, in der Spurenstoffstation sonst noch gemacht wird, ich bin jetzt von der Metrologie weg, aber so ein bisschen was weiß ich davon natürlich auch. Die besaugen Filter und dort werden dann sämtliche Mini-Partikel irgendwie festgehalten und die können nachträglich analysiert werden. Und mit diesen Filterbesaugungen hat man zum Beispiel festgestellt, ob das eher Luftmassen sind, die aus dem antarktischen Bereich kommen oder von Südamerika oder von Afrika. Und damit kann man also lange Transportwege richtig gehend erfassen. Mhm. Eine andere Sache, die zum Beispiel gemacht wird, es werden einfach Luftproben aufgepumpt und dort wird zum Beispiel Krypton 85 gemessen. Krypton 85 ist ein radioaktives Edelgas, wo man die Quelle ganz genau kennt. Die einzige Quelle sind die kerntechnischen Anlagen. Ah. Und deshalb weiß man sehr genau, wo die stehen und wo die herkommen. Und die einzige Senke, also da, wo das wieder verschwindet, ist die radioaktive Halbwertszeit von 11 Jahren. Sodass man über solche Messungen sehr, sehr viel rausbekommen hat, wie ist der interhemisphärische Austausch zwischen der Nordhemisphäre und der Südhemisphäre, weil man sieht dort Gradienten. Im Norden gibt es das Gas mehr als im Süden und. Also das sind diverse Sachen, die mit höchster Sauberkeitsansprüchen in diesen Reinstlaboren der Erde am besten gemessen werden können. Okay, und jetzt konkret in diesem Krypton-Fall, das sagt uns dann was über, weiß ich nicht, kerntechnische Unfälle, Atomtests oder was? Nein, das wird einfach durch Wiederaufbereitungsanlagen freigesetzt, weil in dem Moment, wo man die Brennstäbe knackt, da geht das raus. Das ist ein Edelgas, das wird so in die Atmosphäre entlassen, das kann man nicht aufhalten. Was ich sagen wollte ist, die Ergebnisse dieser Untersuchung, sagen die was über die kerntechnische Verwendung oder über die Verwendung von Kerntechnologie des Menschen aus oder sind die ein Marker für den Austausch von Luftmassen zwischen Nord, Süd und sonst welchen Anteilen der Erde? Also letzteres definitiv, das weiß ich und ob sich um die erste Fragestellung schon mal Leute gekümmert haben, ich bin auf dem Gebiet nicht der große Experte. Okay. Ich schätze schon, aber ich weiß es. Okay, also Sie haben das jetzt quasi aus Sicht des Atmosphärenaustauschs gerade. Ja, okay, genau. Alles klar. Okay, ein weiteres Gebiet, das irgendwie relativ offensichtlich ist, eben Geophysik. Also würde man vermuten, Schnee, Gletscher, Landmassen, also die Erforschung der Antarktis selber. Also die Geophysik, die betreibt jede Menge Seismometer und ist in diesem weltweiten Netzwerk, was Erdbeben detektiert, mit eingebunden. Man kann, nachdem man das jetzt zig Jahre lang gemacht hat, auch natürlich Besonderheiten feststellen, die lokaler Natur sind. Man hat festgestellt, dass es zum Beispiel auch Eisbeben gibt, die man rund um die Normalstation sehr gut messen kann. Dann hat man auch festgestellt, dass die Antarktis gar nicht so aseismisch, also ohne Seismizität ist, wie man bisher immer geglaubt hat. Die Daten von NORMAR zeigen, dass sich auch in der Antarktis keine relevante, aber durchaus eine gewisse Seismizität zeigt. Und es kann durchaus sein, da ist man noch dabei herauszukriegen, ob das so stimmt, dass durch die veränderte Auflast des Schnees in der Antarktis Heben- und Senkenprozesse stattfinden und man vielleicht sogar über die Geophysik daraus Aussagen machen kann. Okay. Diese Eisbohrungen, von denen man immer wieder hört, um rauszubekommen, ob es vor 1000 Jahren auch schon CO2 in der Atmosphäre gab, ist es auch was bei NORMAR gemacht wird? Und fällt es da bietet NORMAR die logistische Basis. Dafür stehen da die ganzen Pistenbullis rum, damit die Kollegen, die dann im Inneren der Antarktis, da zum Beispiel an der Kornstation, diese Bohrungen durchführen, damit die logistisch die Unterstützung haben, die sie brauchen. Okay. Und dort wurde in der Tat festgestellt, dass in den letzten 300.000 Jahren der CO2-Gehalt nie so hoch war, wie er jetzt ist. Sie haben vorhin von diesen Expeditionen und Traversen geredet. Wäre das eben gerade ein Zweck, dass man irgendwo hinfährt, um dann da solche Eisbohrungen zu machen? Ja, genau, das ist der Fall. Also die Leute, die an der Kornstation diesen doch recht berühmt gewordenen Eiskern gezogen haben, die haben NORMAR genau genutzt, um von dort dahin zu fahren. Und die sind auch noch lange nicht fertig. Jedes Jahr geht es an Kornen weiter. Mhm. Jetzt bohren die in der Regel flachere Bohrkerne, um dort auch Aussagen herauszubekommen für Fragestellungen, die noch nicht beantwortet sind. Warum macht man das nicht direkt bei NORMAR? Weil das Eis da zu viel in Bewegung ist? Oder warum? Also man macht das auch bei NORMAR. Und zwar, wir machen das allerdings nicht mit Bohrung, sondern wir sind ja seit 30 Jahren da und machen jedes Jahr einen Schneeschacht. Also so tief wie halt der Ellbogenschmalz, den Spaten trägt, also so 2-3 Meter tief in den Schnee rein. Und auf die Art und Weise, das machen wir seit 30 Jahren, haben wir auch unsere Bohrung und haben sehr genaue Profilierung, wie viel von welchen Gasen bildet sich hinterher wirklich in so einem Schneekörper ab. Denn wenn man das nicht weiß, dann nützt dann so ein tiefer Kern auch nichts. Ja, also sprich, das ist eine Kalibrierung der tiefen Bohrungen. In der Art, ja. Also wir nennen das die Schnee, also die Luftfirngenese. Also wie kommt das aus der Luft in den Firn rein? Zum Beispiel ist ja im Firn auch halt der ganze Schnee und Schnee ist ja ein weitestgehend Wasser. Ja. Und Wasser ist zwar H2O und auch da gibt es Isotope. Und diese Isotope wiederum sind temperaturabhängig. Also das heißt, wenn man diese Verhältnisse alle kennt, dann hat man auch ein Thermometer der letzten 100.000 Jahren. Und sowas kann man an solchen Messungen um NORMAR, aber auch im Inneren der Antarktis relativ gut aneichen. Ein weiteres Forschungsgebiet, das mich bei der Vorbereitung ein bisschen erstaunt hatte, ist Akustik. Ja, das ist Hydroakustik, das heißt, da wir ja schwimmen, ist es mit einer speziellen Technik möglich gewesen, das Schelfeis zu durchbohren und Unterwassermikrofone unter das Schelfeis zu hängen. Und über diese Unterwassermikrofone können wir den Schall, der um die NORMAR-Station herum im Ozean ist, seit, ich glaube, 10 oder 15 Jahren erfassen. Das sind in erster Linie Tiergeräusche. Okay, also sprich, das hat einen biologischen Hintergrund im Endeffekt. Das hat einen biologischen Hintergrund. Der Anfang war, wir nennen das deshalb auch eine Walhorchstation, um zu den Walen was auszusagen. Und mittlerweile sind da allerdings auch ganz andere Sachen bei rausgekommen. Es ist mittlerweile ein hochinteressantes Forschungsfeld geworden. Mhm. Gibt es unterm Eis Wale? Die müssen noch immer, glaube ich, nee, warte mal, nee, Wale müssen nicht auftauchen, um Luft zu holen, oder? Doch. Wale sind Säugetiere. Das ist ja aber dann irgendwie ungeschickt unterm Eis. Die Wale müssen ja selber gar nicht unterm Eis sein. Die Walhorchstation ist ziemlich an der Spitze des Schelfeises. Und von dort können die Walhorchstationen also zig Kilometer herumhorchen. Und das ist nicht nur unterm Schelfeis, sondern das ist der ganze Bereich vor der sogenannten Atka-Bucht. Und es sind, wenn Sie Lust haben, schauen Sie auf unsere Internetseiten, da können Sie dieses Geräusch, was da jetzt und hier und heute aufgezeichnet wird, live miterleben. Okay, das werden wir verlinken. Vielleicht noch ganz kurz, nur nochmal zur Einordnung. Das heißt, nicht alle Forschungstätigkeiten finden in der Station statt, sondern das sind um die Station rum alle möglichen kleinen, sag ich jetzt mal, Gerätschaften und Dinge aufgestellt, die man dann halt von der Station aus steuert bzw. wartet. Ja, oder von der Station hinfährt. Also ja, das meinte ich, genau. Das ist so, weil die Meteorologie hat zum Beispiel einen Messmast, der steht 300 Meter weiter ab. Das reicht, da werden wir dann schon nicht mehr von der Station beeinflusst. Die Luftchemie hat ihre Luftchemie-Observatorium mit Strom versorgt, damit da keine Emissionen stehen. Die sind von 1,5 Kilometer entfernt und da darf auch keiner mit dem Skido hinfahren, sondern die Überwinterer oder die Betreuer müssen da schön jeden Tag zu Fuß hingehen. Die Geophysik, die würde ja auch durch die Station beeinflusst werden. Die ist zum Teil noch weiter weg. Die ist zum Teil 60 oder 80 Kilometer weg. Da kommt man nur noch relativ selten hin. Aber die Überwinterer machen das auch im Winter ein-, zweimal. Sehr viel weiter kommt man im Winter allerdings nicht. Mhm. Haben die dann, ich weiß nicht, wie schnell so ein Pistenbully da fährt. Weiß ich nicht, 10, 20 km/h vielleicht? Ja, eher 10, ja. Dann ist das ja schon eine größere Aktion, da 80 Kilometer hinzufahren, da irgendwas zu tun, da sind die einen Tag lang unterwegs dann. Ja, ja, das, wenn Sie dann noch schlecht Wetter unterwegs haben und einfach stumpf abwettern müssen, kann das auch mal eine Woche dauern. Das heißt, die haben da auf diesen Bullis auch Schlafkabinen hinten drauf? Ja, so ist es. Da ist in aller Regel ist es entweder ein Kabinenbully, wo man direkt drin schlafen kann, oder ein Schlitten mit einem Schlaf, mit so einer Biwakschachtel hinten. Das ist interessant. Ich habe mal ein Science-Fiction-Buch gelesen, wo es um Mars ging. Da gab es logischerweise auch diese Marsstation und dann sind sie da eben auch mit solchen Bulli-artigen Dingen rumgefahren. Das klingt exakt genau gleich. Wahrscheinlich hat er sich da inspirieren lassen. Das kann durchaus sein. Also speziell im Winter ist so eine Expedition eine kleine Herausforderung. Die arbeiten mindestens eine Woche, bis sie auch jeden Streichholz zusammen haben und dann endlich losfahren. Ja. Spielen die Flugzeuge, von denen Sie vorhin geredet haben, die unter anderem zur Versorgung verwendet werden, spielen die auch eine wissenschaftliche Rolle? Ja, natürlich. Also die sind beides. Die sind für Logistik und für Wissenschaft. Und gerade die beiden Flugzeuge, die das Alfred-Wegener-Institut hat, sind gut für wissenschaftliche Messflüge ausgerüstet und werden deshalb vordringlich für Wissenschaft eingesetzt und nicht so sehr für Logistik. Die sind dann über das Jahr aber nicht an der Station stationiert, sondern die kommen bei Bedarf, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, die sind nur zwischen November und Februar in der Antarktis. Im Winter ist dort kein einziger Flieger und kein einziger Hubschrauber. Okay, Hubschrauber gibt es auch noch. Ja, die kommen typischerweise mit den Schiffen. Also auf Polarstern haben wir in der Regel immer zwei Hubschrauber drauf. Mhm. Und in dem Moment, wo Schiffe in der Nähe sind, dann die haben eine Reichweite von ca. 200 Kilometern. Ja. Dann wird auch sehr viel mit Helikoptern gemacht. Okay. Ich habe noch eine Frage zur biologischen Forschung. Ich könnte mir vorstellen, dass im Sommer Biologen kommen, um Tiere und Pflanzen zu erforschen. Im Winter wahrscheinlich eher weniger, oder? Also Pflanzen haben wir an Normaer überhaupt nicht. Okay. Also was allerdings für die Biologen schon interessant ist, das ist an der Atka-Bucht die Warmblütler, also sprich die Robben. und auch die Pinguine. Da gibt es immer wieder biologische Sommerexpeditionen, die dort biologisch orientiert in der Atka-Bucht arbeiten. Es gibt aber auch Leute, die ganz andere biologische Arbeit machen. Zum Beispiel diese Walhorchstation ist ja auch biologische Arbeit. Ja. Und mittlerweile haben wir auch eine Pinguinbeobachtungsstation mit ferngesteuerten Kameras, wo man die Bewegung der Pinguine, die bilden im Winter ja so ein Huddle, also so einen dicken Klumpatsch. Und wie dieser Klumpatsch sich bewegt, damit derjenige, der außen steht, auch mal ins warme Innere kommt. Und warum zerfällt dieser riesige Klumpen Pinguine? Gibt es da irgendwelche Regeln da drin? Und sowas wird alles optisch mit Kameras und hinterher mit ziemlich wilden Computerprogrammen analysiert. Auch das ist letzten Endes ja biologische Forschung. Und Pflanzen gibt es tatsächlich gar nicht. Das heißt, auch auf so Schelfeis, das wird ja jedes Jahr wieder neu beschneit. Aber das heißt auch zum Beispiel, dass in irgendwelchen Ritzen an der Station im Sommer sich kein Moos bildet oder sowas. Nee. Damit haben wir keine Probleme. Ja. Es gibt dort, wo die Bergspitzen aus dem Eis rausschauen, diese sogenannten Nunataks, da gibt es in geschützten Ecken, wo der blanke Fels ansteht, auch so ganz kleine Flechten. Soll mal jemand gesehen haben. Ich selber habe in 30 Jahren nichts dergleichen gesehen. Okay. Was muss man denn tun, um auf Neumayer mitarbeiten zu dürfen? Kann man sich da sind da auch Forscher von anderen Institutionen da? Ist es so, dass man da auch sein Grant Proposal schreibt und dann wird es gereviewt und wenn man es angenommen bekommt, darf man da hin? Oder wie funktioniert das? Also das ist zu unterscheiden Sommer und Winter wiederum. Ja. Im Sommer haben wir sehr, sehr viele Gäste auch an der Station. Und die müssen natürlich einen Antrag schreiben. Und wenn der bewilligt wird, sind sie herzlich willkommen. Im Winter sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir ja nur diese 9 Leute auf der Station und die werden entweder von der Reederei oder vom Alfred-Wegener-Institut eingestellt. Und dieses Team suchen wir jedes Jahr neu. Also wer Lust hat zu diesem Job, der möge auf die AWI-Homepage schauen. Da steht auch drin, dass ungefähr jeden Februar ist da Bewerbungsschluss. Und bisher haben wir eigentlich immer sehr schöne Teams zusammenbekommen. Und wer dazu Lust hat, möge sich melden. Und dann steht ein großes, Abenteuer ist vielleicht das falsche Wort, aber ein großes Erlebnis vor Ihnen. Und das heißt aber, da sind jeden Winter 9 Leute, die das noch nie vorher gemacht haben. Der ein oder andere kann auch mal ein Wiederholungstäter sein, aber in erster Linie sind das neue Leute, weil das Leben spielt sich ja doch eher im Rest der Welt ab. Und das ist sicherlich keine Position, die man sein Leben lang oder vielfach hintereinander machen sollte. Und können sich da nur Deutsche bewerben oder ist das eine internationale Sache? Nein, da kann sich jeder bewerben, der Lust hat. Und wir nehmen halt diejenigen, wo wir meinen, die passen am besten ins Team. Dazu gehört sicherlich auch deutsche Sprachkenntnisse. Okay. Aber wir hatten sehr wohl schon aus Finnland, aus der Tschechoslowakei oder Tschechei. Und also kein Thema, kein Problem. In dem Moment, wo diese Personen qualifiziert sind und dazu gehört sicherlich auch Deutschkenntnis und in das Team passen, dann haben die Chancen. Mhm. Ist eigentlich erstaunlich, dass da jedes Jahr, wie du gerade schon gesagt hast, Nora, dass da jedes Jahr eine neue Truppe da ist. Da könnte man doch meinen, dass man sozusagen aus Sorge um die Infrastruktur da immer irgendwie 2 Leute vom letzten Jahr nochmal mit reinnimmt, dass die wissen, was Sache ist. Also dafür haben wir eine relativ gute Vorbereitungszeit von August bis ungefähr Dezember und dann vor Ort nochmal eine Überlappzeit mit dem alten Team von mindestens 6 oder auch 8 Wochen und dann sollte eigentlich alles an Erfahrungen das Relevante ausgetauscht sein. Wenn es dann immer noch kneift, dann gibt es immer noch das Telefon und dann gibt es immer noch die Internetverbindung, wo ein Foto rüberkommt und dann wird halt auch mal ein alter Überwinterer nochmal ausgebuddelt und dann wird der gefragt und bisher haben wir alle Probleme lösen können. Ja. Sie hatten vorhin gemeint, dass diese Neumayer 3-Station, also aufgrund ihrer Konstruktion, so eine Lebensdauer von ungefähr 30 Jahren anpeilt. Gibt es schon Lehren, die man aus dem Betrieb der Station bisher gezogen hat? Was würde man bei Neumayer 4 anders machen? Oder ist das noch zu kurz? Die ist jetzt irgendwie 3 oder 4 Jahre alt, ne? Also die ist ja erst einige Jahre im Betrieb und das Erste, was uns doch ein bisschen irritiert hatte, war, dass trotz der Beine bilden sich dann natürlich Schneewehen um die Station herum. Und die hatten wir uns einen Tick anders vorgestellt und die Techniker sind häufig dabei, diese Schneewehen wieder mit Pistenbullis platt zu fahren. Ob man das irgendwie anders hingekriegt hätte, weiß ich gar nicht. Okay. Eine andere Sache, die wir erfahren haben, ist, dass diese Hydraulikkonstruktion, die ja welteinmalig ist, das ist ein Patent von einem AWI-Mitarbeiter. Es gibt kein Gebäude der Welt, was so funktioniert. Mhm. Das heißt, da haben wir uns sehr, sehr weit in innovatives Land begeben und natürlich auch ein gewisses Restrisiko in Kauf genommen, weil wir von der Idee so überzeugt waren. Und genau dieses Verfahren hat bisher fantastisch funktioniert. Okay. Ich habe auch während der Vorbereitung mal so ein bisschen auf YouTube rumge-YouTubed und nach Neumayer gesucht. Und wenn man das tut, dann findet man eigentlich die ersten, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Seiten ausschließlich UFO-Sichtungen. Also, ja, das ist grausam, da haben Sie recht. Also ganz krass. Gibt es irgendwelche anderen, wie soll ich sagen, Geistergeschichten oder Hoaxes, die man da irgendwelchen Neulingen erzählt? Oder sind da alle so weit nüchtern, dass sowas keine Rolle spielt? Also diese ganzen UFO-Geschichten, die sich irgendwelche Esoteriker aus unseren Webcam-Bildern zusammengereimt haben, die finde ich selber auch grauselig. Einmal hat es eine Überwinterungsmannschaft gegeben, die haben sich dann daraus einen Spaß gemacht, hatten ihre silbernen Feuerwehranzüge angezogen und sind als Marsmenschen um die Station herumgegangen. Aber also ich finde das ziemlich grauselig, was da die Fantasie der einen oder anderen da zutage bringt. Was in der Station tatsächlich existiert, wir haben Yetis an der Station. Okay. Und zwar, das sind diejenigen, die immer den 13er-Schlüssel verlegen und die Leiter, die man sucht und nicht an dem Ort findet, wo sie eigentlich hingehört, das war dann immer der Yeti. Also das ist eine Redewendung an der Station und ich bin mir ziemlich sicher, dass es den Yeti wirklich gibt, denn so viel 13er-Schlüssel können sonst eigentlich nicht verschwinden. Ja, das sind die, mit denen man die Pistenbullis repariert, ne? Naja, die haben die größeren Schlüssel, aber die 13er sind mehr von den Wissenschaftlern. Ja, das war schon früher in der Schule so. Wir hatten da, war so eine Schule, da gab es halt unter anderem auch Drehbänke und alles mögliche und Fräsmaschinen. Und die Räume, wo diese Maschinen drin waren, die waren immer offen. Aber die Schränke, wo die 10er und 13er Gabelschlüssel drin waren, die waren immer zugeschlossen, weil die in die Mofas passen. So also ist es. Die haben den höchsten Dampfdruck. Ja, absolut. Das ist richtig. Genau. Jo, wir wären eigentlich mit unserem Plan durch. Gibt es noch irgendwas, was Sie noch erzählen wollen? Irgendein Wort zum Sonntag oder irgend sowas? Ja, Wort zum Sonntag sicherlich nicht, aber was noch gar nicht erwähnt worden ist, wir haben auch dort ein Infraschallarray. Das ist Teil der Geophysik. Mhm. Und mit diesem Infraschallarray, das ist da hingestellt worden, um das Kernbomben-Teststopp-Abkommen zu überwachen. Ah ja, okay. Mhm. Und auch das ist ein Beispiel dafür, dass Polarforschung also nicht gemacht wird, um zu wissen, wie kalt es bei den Pinguinen ist, sondern Polarforschung wird doch in erster Linie dafür gemacht, dass die Steuerzahler, die dafür ihr Geld geben, auch was von haben. Ja. Ja gut, ich meine, wir haben das in relativ vielen Episoden hier, dass so irgendwo die Frage aufkommt, warum macht man das eigentlich? Und letztendlich ist es halt doch auch zu einem gewissen Teil Grundlagenforschung, die sich eine Gesellschaft einfach leisten sollte. Fertig. Das ist sicherlich Grundlagenforschung, aber es ist nicht Grundlagenforschung, wie zum Beispiel wir fliegen zum Mond. Ich weiß nicht, da ist die Teflonpfanne bei rausgekommen. Ich glaube, die Grundlagenforschung, die hier das AWI macht, die hat auch eine gewisse Relevanz für das Leben hier auf dieser Erde. Die Teflonpfanne auch. Ja, haben Sie noch eine Teflonpfanne? Ich nicht. Haben wir noch eine Teflonpfanne? Mhm. Wir haben noch eine. Okay, gut, dann hat das auch eine Relevanz. Jo. Und fahren Sie jeden Sommer darunter? Jeden zweiten, das reicht. Ich wechsle mich mit einem Kollegen ab. Okay. Wie lange sind Sie dann unten da typischerweise? Den ganzen Sommer dann? Oder? Mit dem Schiff hat es eher 3 Monate gedauert. Mit dem Flieger bin ich manchmal schon nach 2 Monaten zurück. Okay. Ist aber doch schon cool als Abwechslung zum regulären Büroalltag da hier im Abi, oder? Oh ja, das mache ich seit 30 Jahren immer wieder gerne. Jedes Jahr wäre das sicherlich ein bisschen viel, ja, weil es kostet ja auch viel Vorbereitung und Nachbereitung. Aber alle 2 Jahre, dann hat man auch wieder Lust. Und das ist dann immer im Januar, oder wann geht es da dann los? Manchmal auch schon im Dezember. Okay. Januar, Februar ist mir eigentlich die liebste Zeit. Ja. Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, wenn Sie da das nächste Mal hingehen, sagen Sie den Pinguinen den Gruß von der Nora. Und ausgerichtet. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Mitmachen hier jetzt bei Omega Tau. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, das war's mal wieder. Natürlich bedanken wir uns wie üblich ganz herzlich bei unserem Gast, dass er sich die Zeit genommen hat, 2 Stunden hier mit uns zu reden. Wir bedanken uns auch bei Sina Löschke und Henning Krause, die uns geholfen haben, das hier einzufädeln. Ich versuche in nächster Zeit nochmal was in die Richtung zu machen. Zum einen würde mich natürlich die Polarstern, also das Forschungsschiff, interessieren, das Leben und Arbeiten auf der Polarstern, vielleicht auch mal die Perspektive Eisbrecher, fände ich spannend. Und natürlich das ganze Thema Fliegen in der Antarktis. Also vielleicht einer der Piloten von den beiden Forschungsflugzeugen oder vielleicht auch die erwähnten Piloten, die russischen IL-76 dahin fliegen. Muss ich mal gucken, was ich da machen kann. Ich habe da schon meine Fühler ausgestreckt, habe aber noch nichts Definitives gefunden. Jo. Trotzdem bedanke ich mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bevor ich schon wieder vergesse, wir haben dieses Mal wirklich guten Input bekommen von euch. Matthias Treite, Jürgen Starek, Matthias Menzer, Ecke Bayer, Christoph, Katja Kaiser und ein gewisser @neosplint und ein @lethaldosis100, Twitter offensichtlich, haben echt gute Fragen beigesteuert. Vielen Dank und weiter so. Jo. Das war's jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0. Was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.